Hallo und herzlich willkommen zum 172. Concast Themenpodcast. Heute machen wir den Jahresrückblick 2024. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli. Ja, hallo, besonders in diesem Podcast kann ich sagen, ein frohes neues Jahr schon. Und auch mit dabei ist Jens. Hallo Jens. Hallo, frohes neues Jahr. Beim Jahresrückblick 2024 bin ich dabei und freue mich auf die nächste Zeit. Im Jahr 2024 hatten wir natürlich auch wieder zahlreiche Concasts, die üblichen 11 News-Podcasts und dieses letztes Jahr nur 7 Themen-Podcasts und der Jahresrückblick auch nicht. Der ist jetzt aufgrund verschiedener Umstände ins Jahr 2025 wieder gerutscht, aber naja. Und letztes Jahr weniger Themen-Podcasts. Wir hatten kein Zero's Tea Time mehr, kein Wild Police Story, ein Band Jaiba weniger und da hatten wir noch einen extra Podcast zu einem besonderen Manga-Fall. Das hatten wir alles dieses Jahr nicht, das heißt ein bisschen weniger Themen-Podcasts, aber dieses Jahr haben wir ja auch vielleicht wieder andere Sachen, über die man Themen-Podcasts machen kann. Da kommen wir später auch noch zu. Dann wird es dann vielleicht dieses Jahr wieder ein bisschen mehr geben. Und ganz viele News gab es auch in unserem ersten Abschnitt aus dem letzten Jahr, was wichtig war, nämlich Film 27. Das 1-Million-Dollar-Pentagramm kam erstmal raus in Japan, da ging es los im Januar. Mit den News, da kam der Kompilationsfilm zu Kaito Kid am 5. Januar ins Kino. Dann im Januar gab es auch das Kinoplakat und den internationalen Titel. Im Februar dann den finalen 90-Sekunden-Trailer, wie wir es ja immer kennen, auch mit dem Theme-Song dann von Aiko. Und im April war es dann auch schon soweit. Am 12. April 2024 ist Film 27 in Japan gestartet in den Kinos und hat dann über die nächsten Wochen unfassbar viel Geld eingespielt, quasi alle Franchise-Rekorde wieder gebrochen im April, im Mai und im Juni. Und ihr beiden war doch in Japan zu dem Film, nicht wahr? Wie war das denn so, dieser Rekordstart? In Japan war ich bei Film 27 leider nicht dabei, aber Olli, der hat ihn live vor Ort erlebt, oder? Genau, das ist richtig. Ich war, ja, letztes Jahr muss man ja sagen, war ich in Japan auch wieder zur Aprilzeit ungefähr. Gerade weil ja eben auch der Conan-Film da läuft und weil es immer wieder ein Highlight ist, auch wenn man selber kein Wort Japanisch spricht. Ab und zu ist mal ein bisschen Englisch dabei, vielleicht auch ein ganz wenig Deutsch. Wir erinnern uns, die dabei waren. Ja, ansonsten auf jeden Fall ist Kino Conan in Japan ist einfach immer speziell, also ja, das macht immer auf jeden Fall unheimlich viel Spaß, den Film quasi ja direkt nach Entstehung oder im Entstehungsland zu sehen. Und ja, war auch wieder gut besucht von den Japanern und war, ja, wie man sich das im Kino halt auch wieder vorstellt, der Film ging los oder auch davor, also ist nicht so wie in Deutschland, dass ich finde, dass da groß vorher geredet wird oder die Leute irgendwie am Handy sich groß was angucken oder so. Und wenn der Film dann losgeht, dann ist erst recht so. Dann ist der ganze Saal ist ruhig, alle lauschen gebannt dem Film und alles. Und da gibt es keine irgendwie Störgeräusche oder so. Und deswegen, ja, war das wirklich toll. Auch dann wieder der, ja, Merchandise-Verkauf dann nach dem Film und generell halt, wie das Land so in dem Filmfieber war. Im 7-Eleven hatten sie wieder was und dann war hier Werbung und in den U-Bahn-Stationen, da gibt's ja immer so, ja, so Fahrgastfernsehen heißt es bei uns, da lief auch der Trailer und ja, das war wirklich sehr schön. Ja, hat mir gut gefallen, den Film wieder, ja, im Japan zu sehen. Hat echt Spaß gemacht und ja, auch das Filmthema mit dem, ja, Samurai und das war gut anzusehen. Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Damit hast auch du beigetragen zu diesem Rekordeinspielergebnis. Im Juni hatten wir die News über 15 Milliarden. Es hat sich dann am Ende nach dem ganzen Kino-Run, der ja wieder fast 6 Monate ging, eingependelt bei 15,8 Milliarden Yen. Damit ist Detective Conan erstmals, meine ich, der erfolgreichste Film in Japan in dem Kinojahr, auch mit westlichen Filmen dazu. Als auf Nummer 2 ist dann Haikyuu, der Film, mit 11,6 Milliarden Yen, also schon ein bisschen ein Abstand. Der erfolgreichste westliche Film ist erst Alles steht Kopf 2 mit 5,3 Milliarden, also da sieht man schon Conan. Die Zugkraft, die Conan entwickelt die letzten Jahre, es hört einfach nicht auf. Jedes Jahr sind die Leute ja so, ja, dieses Jahr war ja ein Organisationsfilm, nächstes Jahr Kid und Heiji, aber der ist nicht so erfolgreich. Und dann ist er wieder so erfolgreich, ja. Und dann sagen sie, der nächste Film, aber da kommen wir noch zu. Aber wahrscheinlich wird auch der wieder erfolgreich. Die Zugkraft wird immer größer. Dann gab es auch noch in Japan im September den die Ankündigung zum Disc Release, der dann im Ende November erfolgt ist, seit dem 27. waren auf Disc erhältlich. Im Gegensatz dazu, in Deutschland ging bei uns die News zu Film 27 im Juni los. Im Juni gab es nämlich die Ankündigung, der Film kommt überhaupt zu uns ins Kino. Dann gab es auch noch die Ankündigung, Kape Yamaguchi und Ryo Horikawa, die Sprecher von Shinichi, Kaito Kid und Heiji, sind als Ehrengäste vor Ort bei der Animagic. Dann gab es einen deutschen Trailer, einen deutschen Teaser. Und dann gab es auch auf der Animagic. Die Animagic kam dann im August, Anfang August. Und da waren eben die beiden zu Gast. Und da wurden die ersten 30 Minuten des Films gezeigt. OMU damals noch, meine ich. Wie war das denn so auf der Animagic? Diese ganzen Ehrengäste und das alles. Wie war das als Detective Conan-Fan? Ja, ich muss wirklich sagen, das war wirklich das Magic in Animagic gewesen letztes Jahr. Kape Yamaguchi und Ryo Horikawa leibhaftig auf der Bühne zu sehen und da erstmal so eine kurze Vorstellung von den beiden zu haben, mit dann eben Live-Übersetzung vom Moderator, sich dann diese 30 Minuten des Films anzuschauen, halt wirklich so mit dem gesamten Saal geballt voller Detektiv-Conan-Fans und da so diese Atmosphäre halt auch einfach aufzusaugen, ja, dass halt bei bestimmten Szenen alle angefangen haben zu lachen oder es ging in Raunen durch den Raum oder am Anfang, als dann halt so das Main-Theme eingespielt wurde, das war einfach so ein total besonderer Moment gewesen, ja, und danach dann hatten ja auch Yamaguchi und Horikawa so ein kleinen Stage-Talk gehabt, so ein Panel und es war wirklich faszinierend. Ja. Jede Frage, die dann gestellt wurde, jede Antwort, die dazu kam. Und besonders halt auch wirklich, muss ich sagen, Ryo Horikawa, der ja Heiji Hattori spricht, der dann auch so ein, zwei Kostproben gegeben hatte von ihm. Das hat den ganzen Saal einfach zum Applaudieren und zum Beben gebracht. Das war eine ganz super tolle Atmosphäre. Ich weiß, ich wiederhole mich da, aber ich kann echt nur sagen, es hat richtig Spaß gemacht, dabei zu sein und ja, einfach so ein bisschen von den beiden zu hören, wie läuft es so ab bei Detektiv Conan, so generell einen Film zu produzieren, wie ist das dann mit den Aufnahmen, wie fühlt sich das generell ja für die Sprecher an, dass sie halt wirklich so extrem lange schon ihre jeweilige Rolle sprechen. Es war, ja, wirklich ein super Samstagabend gewesen da in Mannheim. Und wenn ich jetzt so dran zurückdenke, dann habe ich direkt wieder ein richtig breites Grinsen bis über beide Ohren im Gesicht. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also für mich gehört das auf jeden Fall mit zu den Highlights des vergangenen Conan-Jahres. Ja, einmal natürlich, weil es Erinnerungen auch an den Film aus Japan geprägt hat. Und dann entsprechend, ja, aber auch dann die ersten 30 Minuten halt mit deutschen Untertiteln zu sehen. Ich weiß nicht, warum ich am Anfang dachte, dass wir die auf Deutsch bekommen, aber selbst mit deutschen Untertiteln verstehe ich ja mehr als nur Originaljapanisch. Also allein das hat schon mal wieder, ja, Lust auf den Film dann entsprechend gemacht und dann habe ich mich da, ja, dran erinnert und dann, was Jens schon gesagt hat, dann anschließend das Panel mit den beiden, wo sie von ihrer Arbeit erzählen oder kleine Anekdoten und ja, was sie uns da dann alles erzählt haben und ja, dann auch entsprechend, wie sie bei den entsprechenden Szenen oder wenn da irgendwelche, ja, spannenden Momente, die aus Spoilergründen nicht gesagt wurden, als das dann am Ende enthüllt wurde, wie überrascht sie waren und dass sie sich freuen, wenn auch wir überrascht sind. Und ja, das war schon richtig gut. Und allein, ja, der Moment an sich, das war echt so, weil die Japaner sind ja wirklich, was ja Social Media und Videoaufnahmen und so betrifft, sind die da ja wirklich sehr, ja, streng, sage ich mal. Und das hieß auch am Anfang und wurde auch, glaube ich, eingeblendet, weiß ich nicht mehr genau, dass man eben während des Panels keine Aufnahmen machen darf und ja, dass eben, wenn man dabei erwischt wird, dann gibt es Konsequenzen und dies und das. Und deswegen war es halt dann nochmal umso wertvoller, fand ich, dass man halt da war und die live gesehen hat. Und dann direkt am Anfang, wo dann Yuta, unser Moderator, dann gesagt hat, ja, die Japaner, also auch die beiden selber, die wissen, wie gerne man das machen würde. Und dann hat er auch nochmal das betont, dass man das eben respektieren soll und nicht machen soll. Und dann haut er aber einfach so raus, aber die beiden haben gesagt, so jetzt für 10 Minuten oder 5 Minuten ist das vollkommen okay, dass ihr euch Erinnerungsfotos und Videos macht. Und während sie dann da auf die Bühne kommen, konnte man das festhalten. Und das habt ihr ja bestimmt auch bei uns dann auf den Social-Media-Kanälen gesehen, weil wir das, wie gesagt, eben mitschneiden durften und dann ja natürlich auch geteilt haben, weil es offiziell erlaubt wurde. Und das fand ich war schon echt ein krasser Schritt, dass die da, ja, dass die das so geschaffen haben. Also das war wirklich in dem Moment, wo ich dachte, boah, geil, wie cool ist das? Denn jetzt wird dieses große Verbot oder Tabu, wie man es auch immer sagen will, jetzt ist das einfach vollkommen okay, dass man das halt am Anfang macht. Und danach war natürlich dann der Raum komplett für sich und das haben dann auch wirklich alle respektiert. Und ja, das war echt, also das war wirklich einer der Momente, wo ich dachte, wow, wie geil ist es denn jetzt bitte hier zu sein? Und ja, das war wirklich, also das hat auf jeden Fall dann Lust gemacht, ja, den Film dann entsprechend in freudiger Erwartung, damals noch, wann auch immer es soweit war, bei uns dann auch zu sehen und hat auf jeden Fall dann die Spannung, ja, erhalten und allein die beiden zu sehen und ja, wenn sie dann was zum Besten gegeben haben, auch in ihrer Charaktertonlage, dann es war, als wenn da Heiji auf der Bühne steht und einem da in seinem Dialekt einfach was erzählt so und das war richtig ja. Gut, also das war wirklich echt toll. Jede Einlage, egal ob jetzt von Kape Yamaguchi oder von Ryo Horikawa, jede Einlage, die sie zum Besten gegeben haben, wird wirklich mit Applaus, mit Beifall kommentiert und honoriert. Und als es dann hieß, ja, ihr dürft jetzt gleich mal für, ich glaube, es waren wirklich so 5 Minuten oder so, dürft ihr Aufnahmen machen. Auf einmal kam da so richtig eine Unruhe in dem Saal zustande und dann kamen die beiden auf die Bühne und dann alle haben die Handys gezückt und alle haben angefangen, fotografiert, gefilmt. Wie verrückt, das war einfach. Es war ein total einmaliger Moment. Und ja, ich kann wirklich nur sagen, es war echt wunderschön, diesem Moment beizuwohnen und das einfach ja, da mitgemacht zu haben. Nachdem es dann im August noch weitere Details zur Synchronisation gab, auch teilweise auf der Animagic selber, konnte man auch noch mitmachen mit etwas anderem im August, nämlich Kaito Kids großer Schatzsuche, was wir auch bei uns auf dem Newsblog und so weiter und im Discord promoten durften. Und da galt es dann, 2 Rätsel zu lösen, die gemeinsam eine Antwort ergeben haben und da konnte man Preise gewinnen. Der Hauptpreis, ich finde, also allein dieser Hauptpreis, den es da gewinnen konnte, ein Grußvideo von eben Kappa Yamaguchi und Ryo Horikawa, ein Acryl-Diorama zu Film 26 und eine Tasse synchronisiert von all den wichtigen japanischen Synchronsprechern, auch Minami Takayama, Wakana Yamazaki und Yuko Miyamura. Da muss ich schon sagen, und da gab es eben noch 5 weitere Gewinner mit kleineren Preisen, aber auch signierten Sachen. Da muss ich sagen, das fand ich richtig toll, dass ich da auch für den deutschen Markt, wir hatten ja bei Film 25 mal so die Fanpremiere, das war ja so mal ganz schön, bei Film 26 ein bisschen weniger. Und dann dieses Jahr wirklich, dass dann sich Sachen überlegt wurden, wie eben sie durch ein und dann losen wir jemanden aus, sondern Es ist, tragt euch ein und wir losen jemanden aus, mit ein bisschen Zusatzschritten und ein bisschen wirklich Elementen aus der Serie mit ein, da zu sehen, dass sich auch solche Sachen zur Promo da überlegt werden, um die Vorfreude zu schüren. An dem Gewinnspiel hatte ich auch so meine Freude gehabt, muss ich sagen, weil es halt eben nicht dieses einfache, ne, was du auch noch angesprochen hattest, ist, registriert euch und mit ein bisschen Glück werdet ihr gezogen, sondern so ein kleines bisschen Grips anstrengen war dann halt schon gefordert. Gut, wenn jetzt natürlich irgendjemand dann schon mal irgendwas gepostet hat und gesagt hat, diese und jene Lösung kommt bei raus, okay, nimmt einem natürlich dann den Spaß, aber grundsätzlich kann ich wirklich sagen, fand ich, war das eine originelle Idee. Ich finde, da war unser Discord-Server, der Connews Discord-Server auch gut, weil da haben es natürlich viele schnell gelöst, aber soweit ich das gesehen habe, die meisten haben dann in den öffentlichen Channels Leute, die es nicht wussten, nicht einfach gespoilert, sondern eher so ein bisschen versucht zu helfen und Hinweise zu geben. Aber bei uns zumindest auf dem Discord war das eine sehr schöne Zusammenarbeit der Community und nicht einfach so einer hat's raus und spoilt's dann für alle. Das fand ich eigentlich ganz schön als Community-Erlebnis. Das stimmt allerdings. Ja, ich habe auch nicht wirklich viel davon mitbekommen, nur so ganz wenig da entsprechend, aber das, was ich so gesehen habe und auch was ja auf dem Discord so passiert ist, das war schön mit zu sehen oder zu hören von anderen, so, ja, ich bin da gerade am Rätseln und ich glaube, das könnte vielleicht sein, machst du auch mit oder ne, so dieses Gemeinsame da und dann entsprechend, ja, das war echt eine schöne Aktion und ja, gerade auch dieses gemeinsame Rätseln, sage ich mal, das gibt einem ja so ein bisschen Mystery-Feeling und passt auch wunderbar zu Conan und so und ja, deswegen ist das eine sehr schöne Aktion, auch die ganzen ja, Preise, die man da gewinnen konnte, war wirklich sehr schön und ja, ich finde, wenn alle da entsprechend mitgemacht haben und da ein gutes Gefühl halt bei hatten, dann denke ich mal, hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Das ist weiter im August. Wir neigen uns dem Ende des August zu. Da gab es die FSK-Freigabe. Der Kinofassung wurde bekannt, natürlich wie immer 12. Dann gab es noch einen zweiten Teaser auf Deutsch. Und dann war der deutsche Kinostart ab dem 27. August. Dann war es soweit. Die Schweiz hatte einen separaten Termin und auch in Österreich war dann auch Kinostart. Und diesmal auch noch mehr als bei Film 26. Bei Film 26 hatten wir das schon so, dass es ein Kinostart war ab dem Datum. Also das ist dann auch ein paar Tage mehr. Bei Film 26 war das, hatte ich das Gefühl, noch sehr vereinzelt. Aber jetzt bei Film 27, so was ich von, was man aus der Community so hörte aus den verschiedenen Städten, gab es schon deutlich mehr Kinos, die mehr als einen Tag Film 27 gezeigt hatten. Bei mir war das, glaube ich, auch so. Und auch UMU und Deutsch, beides. Also ein paar mehr Vorstellungen und mehr Tage als die letzten Jahre noch. Und das ist natürlich immer schön zu sehen, dass dieser deutsche Kinostart, dass wir so schnell, es ist immer noch ziemlich schnell für so Nische, in Anführungszeichen, ist ja in Deutschland immer noch so eine gewisse Nische, dass wir so Start haben, ist nicht selbstverständlich. Und dass der dann aber auch weiterhin scheinbar so gut ankommt, dass man sich solche Aktionen überlegt, finde ich richtig schön zu sehen, dass DetektivCon dann auch in Deutschland da auch mehr und mehr Fuß fassen kann. Das sehe ich ganz genauso, da bin ich komplett bei dir. Vor allen Dingen freut es mich zu sehen, dass jetzt in dem Kino, in das ich immer gehe, das ist jetzt auch eher so ein bisschen ein kleineres Kino, kleineres Städtchen, dass da trotzdem das unter der Woche, immerhin ist es ja ein Dienstag, ja, also auch jetzt nicht unbedingt so der Hauptkino-Gehtag, dann doch relativ gut besucht ist, also so zu circa, ja, also mindestens mal gut der Hälfte ausgelastet. Das freut mich zu sehen, weil ich habe es ja jetzt auch so die letzten Jahre über dann verfolgen können, wie das bei Detektiv Conan bei den Filmen der Fall gewesen ist, dass es am Anfang erstmal viele waren, die da waren. Dann ist es so zwischendrin so ein bisschen so 2018, 19 rum abgeebbt. Gut, während der Pandemie war es generell dann ein bisschen weniger und jetzt wird es tatsächlich wieder mehr und ich merke halt wirklich einfach so das Interesse, das ist wirklich da und es wird gefühlt jetzt so seit 2-3 Jahren wieder von Jahr zu Jahr mehr. Und ich denke, das ist natürlich dann auch der Grund, warum Crunchyroll sagt, okay, es kommt offenbar gut an, die Ticketverkäufe sind erfreulich. Und dann führen wir das halt auch weiter und probieren es halt vielleicht auch mal aus an zwei oder drei Tagen Vorführungen zu zeigen. Ja. Ja, um hier dann nochmal ja weiter anzuknüpfen, also der Film, der deutsche Film im deutschen Kino, dann ja, gehört auf jeden Fall dann auch noch mit zum persönlichen Highlight von mir, weil erst hatte ich so überlegt, ah, gehst du hin, weil da war gerade viel mit Arbeit los und so ein bisschen, ja, da hatte ich nicht wirklich die Motivation, dann auch noch danach der Arbeit dann extra dahin fahren, weil das muss ja extra in die Stadt fahren und das ist nicht unbedingt um die Ecke gewesen. Aber dann habe ich mich doch durchgerungen, habe gesagt, ach komm, doch, es ist Conan und das bringt dich auf andere Gedanken und macht dir wieder Freude und sowas und das vorweggenommen, auf jeden Fall. Also ich hätte es bereut, wenn ich es nicht gemacht hätte, weil das war so ein schöner Abend dann an dem Tag und ich saß da im Kino, hab mich an die Animagic-Momente erinnert, an den Film im Japan und ja, was man dann noch so dazu drumrum erlebt hat und ja, dann die deutschen Stimmen generell. Also das war einfach nur, das hat so viel Spaß gemacht und hat mir wieder so viel Kraft dann auch gegeben und ja, gerade auch was um den Film drumherum so passiert ist, da kommen wir ja dann später noch zu. Wir hatten ja dann im Bereich der deutschen Synchronsprecher da noch ein bisschen was miterlebt, sage ich mal. Und deswegen war das da dann auch noch mal ja so ein besonderes Highlight, sage ich mal. Gerade wenn man auch im Vorfeld dann bedenkt, ja, was die Sprecher selber auch auf ihren Social Media Kanälen dazu geteilt haben und wie es dann dazu kam und das alles, ja, das war dann echt, war toll. Also der Film hat mir auf jeden Fall super Spaß gemacht, das zu sehen und das auch wirklich alles zu verstehen und nachvollziehen zu können. Also ich saß da sehr gespannt drinne, war da gehypt und hab mich echt gefreut, dann die deutschen Stimmen wieder zu hören, entsprechend, die wir so kennen. Und ja, das war wirklich schön und ja, auch wirklich schön ist es, dass eben Conan ja in mehreren Städten an mehreren Tagen gezeigt wird. Ich war halt diesmal dann, wie gesagt, habe ein anderes Kino ausprobiert und habe es nicht bereut. Und wie gesagt, war ein wundervoller Tag, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, auch entsprechend die Möglichkeit zu haben, eben nicht direkt am Dienstag zu gehen, falls man eben keine Zeit hat an dem Tag oder was anderes da ist, dass man dann noch die Möglichkeit hat zu sagen, ach, guck mal, am Wochenende läuft er auch oder sogar noch eine Woche später. Also das ist wirklich toll, dass da dann auch den Conan-Fans die Möglichkeit gegeben wird, den Film auch wirklich zu sehen und das nicht auf einen Tag, einen Abend festzulegen. Und ja, auch, dass man die Wahl hat sozusagen zwischen Deutsch und OMU. Da gibt es ja auch die einen, die das präferieren, die anderen mögen das lieber, dass man da die Möglichkeit hat, beide Fassungen zu sehen. Das finde ich auch sehr schön. Also ja, was man da für Conan tut, allgemein für Anime im Kino tut, wenn ich da ja Jahre zurückdenke. Damals war das noch ein Highlight, wenn mal ein Pokémon-Film lief, aber mehr gab's nicht. Und ja, jetzt, was man jetzt so sieht, wie sich darum bemüht wird, Anime im Kino zu sehen, das erfüllt mich mit Freude, macht sehr viel Spaß und gerade wenn es Conan betrifft, also da freue ich mich immer und sehe auch zu, dass ich da dann die Möglichkeit habe, auf jeden Fall ins Kino zu gehen. Ja, ich weiß noch, bei Film 21 damals, als das war ja so die erste Kinoveröffentlichung, da war es ja noch eine separate News und was ganz Separates ist, es gibt einen zweiten Termin. Kase hat sich entschieden, wir zeigen, wir machen nochmal einen zweiten Tag, wo wir den zeigen, für die, die es verpasst haben. Das war damals noch eine eigene News so mäßig und so, oh ja, toll, ich war nicht da und so, jetzt gibt es einen zusätzlichen Termin, einen einzigen, wo man einmal nochmal hin kann. Das war da und in dem Vergleich muss man ja sehen, allein das schon sieht man ja, wie weit wir da inzwischen gekommen sind. Dann kommen wir zu Film 26, denn auch zu dem hatten wir noch ein paar News dieses Jahr in Deutschland. Denn im Januar gab es die News, Crunchyroll veröffentlicht den Film auf Disc. Das kam ja letztes Jahr erst dann im Januar die News, 2023 gab es die noch gar nicht. Und so ist es ja jetzt auch wieder, wenn wir noch kurz bei Film 27 gucken. Da hatten wir bis Dezember dann auch keine News mehr von August bis Dezember. Und was mit Disc ist, wissen wir auch immer noch nicht. Keine Ahnung, vielleicht kommt diese News noch in diesem Januar oder auch später. Also, Aber Film 26 war es auch so. Erst im Januar hat Crunchy überhaupt gesagt, ja, wir veröffentlichen ihn auf Disc. Dann im März wurde durch Amazon erst das Release-Datum bekannt. Dann im März auch das Cover bekannt. Und dann erschien der Film schließlich am 17. Mai. Und der lief ja ursprünglich am 31. Oktober. Also eine gute Spanne hin. Vielleicht ist das dieses Jahr bei Film 27 dann ein bisschen früher. Aber ja, die News hatten wir letztes Jahr nicht. Und dann hatten wir letztes Jahr aber auch noch die News im August zu Film 26, dass der ab am 23. August auf Crunchyroll als Stream verfügbar ist. Also da ging es zumindest ein kleines bisschen schneller als bei den vorherigen Filmen mit Crunchyroll, aber ja. Film 26 ist damit quasi noch so als Nachklapp, nachdem er ja vor jetzt 2 Jahren im Kino lief, dieses Jahr, letztes Jahr, 2024, kam er jetzt auf Disc und im Streaming raus und dann könnten ihn alle genießen, die es damals nicht ins Kino geschafft haben. Den Disc Release habe ich so mit einem lachenden und einem weinenden Auge wahrgenommen. Einerseits lachendes Auge, weil ich mich natürlich drüber freue, klar, dass der jetzt dann da ist auf DVD und Blu-ray. Mit einem weinenden Auge, weil es halt so das letzte Mal ist, dass wir jetzt Jörg Hengstler gehört haben und macht den Film ja wirklich besonders in der Hinsicht und ja. Insofern, einerseits wirklich natürlich, klar ist die Freude da, dass der Film da ist. Andererseits ist es halt schade, dass es so das letzte Mal Jörg Hengstler ist. Ja, schwingt immer mit so ein bisschen mit, aber auch ja gegen Ende des Jahres oder Anfang des Jahres möchte ich noch mal sagen, also bei mir ist Film 26 auf jeden Fall mit auch ja eins der Highlights des Jahres, weil Conan auf heimischem ja Blu-ray oder DVD immer toll, kann man immer wieder gucken und ja Film 26 hat auch gute Erinnerungen mit, auch in Japan gesehen. Und wir haben darüber berichtet und in den Podcast darüber gesprochen. Und ja, der Film an sich hat auch eine tolle Story. Und ja, habe mich dann auch daran erinnert, während ich ihn dann geguckt habe, was wir so gesagt haben, dass auch Lasse, du gesagt hast, oh, der Film war sehr gut, hat mir gefallen. Und ja, deswegen hat es mir dann auch gefallen, Film 26 dann zu Hause im Regal stehen zu haben, dass ich mir den immer wieder ansehen kann. Ja, gerade eben auch die Organisation mit dabei, mit Jin und die Story dann um Ei, so ein bisschen, was da gemacht wurde und so. Und Ran da in ihren Action-Szenen, wie sie da so ein bisschen, ja, auf das Auto da springt und so. Also, das ist echt schön und ja, Dramatik ist da mit bei und so. Also, wirklich ein sehr schöner Film, gefällt mir gut und ja. Freue ich mich, wenn ich den dann bald mir wieder angucke. Und dann sind wir bei den News zum Anime in Deutschland bei ProSieben Max. Da hatten wir dieses Jahr einige News in Bezug auf die Detective Conan Reruns im Fernsehen. Im Januar hatten wir die News, der Rerun geht mit Staffel 6 weiter. Im April dann die News, es geht wieder mit Staffel 1 los. Im August, es geht mit Staffel 2 weiter. Dann gab es im September kurz die News, dass es kurz unterbrochen wird durch Spy Family. Und dann im Oktober die News, ah ja, jetzt geht's mit Staffel 2 weiter. Und das ist natürlich alles schön zu sehen. Die ganzen Reruns, immer toll, wenn es dann weitergeht. Und es ist toll, dass Detective Conan mit seinen alten Folgen so eine Präsenz auf ProSieben Max hat. Aber natürlich, viele Fans wollten wissen, wie sieht es denn aus mit neuen Folgen? Und dazu hatten wir im August auf der Animagic die News, dass es auf dem ProSieben Max Panel gab es wieder eine Aussage dazu, diesmal von Johanna Tübing, Senior Manager Content Acquisition Anime bei ProSieben Max, die da einen Schwur auf neue Folgen verkündet hat. Und also man ist, sie garantieren es, sie wollen es machen, sie sind dran. Aber wir hatten im Jahr davor, 2023, hatten wir eben noch die Aussage, ja, dieses Jahr wird es nicht mehr, aber für nächstes Jahr sind wir optimistisch, dass es da Neuigkeiten gibt. Nun ist das nächste Jahr rumgekommen und das Einzige, was es heißt, ist, ja, wir machen es auf jeden Fall, wir schwören es und ansonsten keine weiteren Details. Also für viele Con-Fans wieder eher eine Ernüchterung gefühlt. Sie werden, ProSiebenMax wird nicht konkreter, sondern noch weniger konkret. Und ja, und dann gibt es natürlich die anderen Con-Fans von anderer Seite, die sagen, nur gut, ist halt so, lass ProSiebenMax machen. Dings andererseits, aber auch eben gibt es die vielen, die sagen, werden immer frustrierter und was gerade eben auch schon angesprochen wurde, die News, die zu dir später kommen, mit Jörg Hengstler auch so, die uns sterben die Sprecher weg, wir kommen nicht hinterher, wir warten schon wieder so lange, ist alles irgendwie doof. Und ja, und ich glaube, wir haben im Concast ja immer so ein bisschen eine beschwichtigende Position eingenommen und auch eher so ein Mittelding, dass wir auch auf keinen Fall irgendwie ein bisschen zu aufgeregt darüber reden. Und ich glaube, das ist auch richtig so, weil ja, es ist ein bisschen enttäuschend, dass wir dieses Jahr gar nichts hatten, wirklich nichts, außer eben diese eine Aussage auf der Animagic. Andererseits ist es nun mal halt so, dass sich diese Dinge halt nicht beschleunigen lassen, indem wir jetzt hier darüber abranten, was für ein Saftladen ProSiebenMax wäre, weil das stimmt halt in der Form einfach nicht. Und ja, es ist ein bisschen phrasenhaft, aber ich glaube, wir können da einfach halt auch nichts weiter als abwarten. Die Leute da wissen um die Fanbase in Deutschland, die wissen über die, wie leidenschaftlich die Fans sind und wie energetisch die sind. Also, das haben die alles im Blick sicherlich und wenn es halt nicht schneller geht, dann ist es halt so und ich freue mich einfach darauf, wenn irgendwann neue Folgen kommen, dann freue ich mich darauf und bis dahin kann ich ehrlich gesagt auch warten. Das geht mir auch so. Ja, also ich meine, klar würde ich mich darüber freuen, wenn wir jetzt 2024 eine siebte Staffel bekommen hätten oder vielleicht eine siebte und achte Staffel und keine Ahnung, 200 neue Folgen. Klar würde ich mich da mega drüber freuen. Welcher Con-Fan würde das nicht tun? Aber ich denke mir halt auch, naja, ständig nur zu sagen, es wird Zeit, ich will jetzt gerne neue Folgen haben, was dauert da so lange? Beschleunigt es erstens nicht und zweitens macht es halt auch einen einfach nur unzufrieden. Und ich denke mir hier, lass ProSiebenMax arbeiten im Hintergrund. Sie wissen, was sie tun, davon bin ich überzeugt. Und so lange müssen wir uns halt eben in Geduld üben. Und ich denke mir dann halt auch immer, man muss sich mal die große ganze Zeitspanne anschauen. Von 2006 bis 2018, geschlagene 12 Jahre, kamen weder neue Folgen noch kamen irgendwelche konkreten Ankündigungen zu neuen Folgen. Da hieß es dann auch nur, könnte eventuell sein und ja, vielleicht, aber de facto kam halt nichts. Und jetzt haben wir dann ja schon wirklich Glück gehabt mit Staffel 5 und Staffel 6 innerhalb von, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube 4 Jahren war es, ne? Klar, das verleitet einen dann dazu, durchaus zu denken, oh ja, das geht jetzt hier die ganze Zeit so weiter und es geht vielleicht auch noch ein bisschen schneller und ach, hier die Staffeln können ruhig noch ein bisschen mehr Folgen haben vom Umfang her. Aber wir dürfen halt auch nicht vergessen, 12 Jahre lang ist gar nichts gekommen. Und da hat ProSiebenMax wirklich schon viele Hebel in Bewegung gesetzt. Und da es halt jetzt dann nur mal ein bisschen langsamer vorangeht, ist dann meiner Meinung nach durchaus vertretbar und nichts, wo ich jetzt irgendwie aggressiv oder traurig oder enttäuscht sein muss, ja. Zumal sie ja gesagt haben, wir bleiben dran und nicht gesagt haben, auch das Thema hat sich erledigt. Ja, von daher warten und Geduld sind gute Worte, die ich da gerne an den Tag lege. Und ja, das letzte Jahr lief da sehr schweigend rum und so ein bisschen bin ich auch am Überlegen, ob dieser Schwur, den ProSiebenMax da gemacht hat, ob das vielleicht eine gute Idee war, das zu sagen, oder vielleicht wäre es auch besser gewesen, gar nichts zu sagen, weil im Prinzip außer die Aussage, ja, wir schwören, wir machen da was, im Prinzip, da ist ja nichts weiter bei rumgekommen. Und ist dann die Frage, ob die Leute dann, wie Lasse sagt, nicht doch eher enttäuscht oder wütend werden, so nach dem Motto, ihr hattet ein ganzes Jahr Zeit und das ist das Einzige, was ihr bringt und ne, dass das eher so mehr Unmut schürt, als wenn man im Prinzip ja es bei der Aussage belassen hätte, wir sind dran, wir bemühen uns und ich denke da gerne an die vorletzte Animagic dann entsprechend zurück mit, wir haben so und so viel mal das Wort Detektiv Conan in einer Mail benutzt und wie sie da das dann eben geschildert haben, dass sie auch selber daran interessiert sind, Conan, neue Folgen, dass sie das bringen möchten. Und ja, ich sag mal auch, man merkt, dass Detektiv Conan Pro7 Max den Mitarbeitern am Herz liegt. Nicht nur daran, wenn man bei den Panels dabei war und wenn sie darüber erzählt haben. Ich finde auch, ja, allein im vergangenen Jahr durch diese ganzen Wiederholungen, wo sie dann das Conan halt immer wieder ausgestrahlt haben und es läuft ja immer noch und auch die Filme, wo wir ja auch noch zu kommen werden, das wird halt bei ProSieben Max gezeigt, die machen das und wenn die kein Interesse an Conan hätten, könnten die auch einfach sagen, jo, wir vergeben die Sendeplätze anderweitig und dann läuft das gar nicht mehr im Programm und ja, dann hört man halt gar nichts mehr von der Serie und so ist es so, die wird gezeigt, die ist präsent und ja, wie Jens schon sagte, lass die Mühlen im Hintergrund mahlen, die Lizenzleute, die Mitarbeiter von ProSieben Max, die bemühen sich, die sind wahrscheinlich in Verhandlungen und keiner von uns weiß, wie genau so ein Ding abläuft, wie lange die Gespräche sind, was da alles geplant gemacht werden muss, weiß ja keiner von uns, von daher, ja, denke ich mal, wir warten einfach ab. ProSieben Max gibt uns gute Signale, dass die daran interessiert sind, dass sie neue Folgen bringen wollen. Sieht man ja auch in anderen Anime-Bereichen bei denen, dass da neue Folgen kommen. Und wenn die sagen, wir sind daran interessiert, wir wollen Conan bringen, wir wissen, wie ihr Fans dazu steht, dass euch das auch wichtig ist, also dann glaube ich denen das auch und setze da gute Hoffnungen in die. Und ja, übe mich einfach in Geduld und warte einfach entsprechend, bis da irgendwas Neues kommt. Und ja, solange sie einem da versichert haben, dass sie dran sind, das haben sie mehrfach gezeigt, ja, da heißt es dann einfach nur geduldig warten und hoffen und ja, unser Vertrauen dahin setzen. Und ich denke, das ist eine gute Idee. Und eine gute Idee fand ProSieben Max ist auch, wieder alte Filme und andere diverse Sachen von Detektiv Conan auszustrahlen für besondere Anlässe. Im März hatten wir die News, Film 1 bis 6 gibt's an Karfreitag auf ProSieben Max. Dann im Juni hatten wir die News, dass die Gosho Aoyamas Collection of Short Stories wieder gezeigt werden. Im August die News, das Love Story TV Special am Vorabend der Hochzeit wird nochmal im Fernsehen gezeigt. Im August dann die News, Film 25 wird nochmal gezeigt. Im Oktober Film 7 bis 12, diesmal Allerheiligen auf ProSieben Max als Marathon. Und jetzt im Dezember und jetzt auch schon wieder so ein bisschen im Januar, kann man ja noch mit reinnehmen, gab es dann jetzt Filme 1 bis 6 jetzt auch wieder, immer wieder regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Also da auch abseits von der Serie setzt ProSieben Max weiterhin darauf, den Detektiv Conan Backlog regelmäßig über die Jahre verteilt immer mal wieder zu zeigen, zu besonderen Anlässen oder einfach mal so. Und das ist natürlich auch schön zu sehen, dass da auch diese Aspekte der Serie bei ProSieben Max weiterhin sich großer Beliebtheit erfreuen. Ja, gerade die Marathons, finde ich, sind immer eine schöne Sache, weil so ein Tag, an dem dann mal irgendwie, ja, 7, 8, 9, 10 Stunden Detektiv Conan im TV läuft, das hat irgendwie einfach was. Du kannst doch einfach mal so zwischendrin sagen, ach, ich schalte jetzt mal ein, ich guck mal, wo sind wir denn jetzt gerade? Ah ja, Film 9, kurz vorm Finale oder so. Und gerade wenn ich das halt jetzt auch mal so wieder auf lange Sicht gesehen mir betrachte, dann gab es ja 2018 zweimal Filmmarathons, einmal an Neujahr und dann an den beiden Weihnachtstagen. Danach war dann erstmal so ein bisschen Stille, was Marathon angeht, und dann kam ja vermehrt was. Dann hatten wir Heiligabend 2021, wir hatten Karfreitag, ich glaube 2023, dann jetzt Karfreitag 2024 haben wir auch. Nee, jetzt muss ich, doch genau, 2024 auch an Karfreitag. Dann an Allerheiligen und ich finde es einfach immer wieder schön, wenn die alten Filme dann immer wieder im TV laufen. Auch jetzt jeweils einzeln Woche für Woche und nicht unbedingt als Marathon. Es zeigt aber einfach, Detektiv Conan, auch der alte Content, muss ja wirklich ziehen und muss ja Ergebnisse einbringen, die für ProSieben Max gut oder mindestens mal zufriedenstellend sind, sonst würden sie das ja nicht tun. Und das freut mich deshalb immer wieder zu sehen, wenn es wieder heißt, ach, es wird wieder Film X bis Y ausgestrahlt oder ein Special oder. Ja, das ist schön zu sehen. Wie gesagt, die Filme kann man immer wieder gucken und ich denke, es gibt auch immer noch Leute, die sich eben nicht auf Blu-ray oder DVD gekauft haben, weil vielleicht das Geld nicht da ist oder was weiß ich. Ich kenne die Gründe nicht, aber für die ist es dann natürlich nochmal besser, dass es im Fernsehen lief, weil die können das da gucken. Und ja, aber auch für diejenigen, die Filme schon haben, für die ist das auf jeden Fall auch toll, wenn das bei ProSieben Max läuft. Von daher, wenn man da einschalten kann, immer gerne einschalten. Und ja, so ein Marathon ist natürlich so ein spezielles Event. Also ich persönlich hatte noch kein persönliches Event hier zu Hause, wo ich wirklich das mitmachen konnte, weil da immer irgendwas anlag. Aber ich stelle mir das schon cool vor. Einfach morgens, was weiß ich, ich sag mal um 10 heißt es so und jetzt mache ich einen Conan-Tag. Und das habe ich mit den DVDs noch nicht gemacht, aber ProSieben Max macht das und ich finde das toll. Und auch, dass sie, wie gesagt, die Filme immer mal wieder zeigen, auch so wöchentlich und so. Und eben auch die Specials, das ist toll. Also da finde ich, macht ProSieben Max wirklich sehr guten Content, bietet gute Unterhaltung und da kann man doch immer wieder gerne einschalten und denen zeigen, ja, das, wofür ihr euch entscheidet, das finden wir toll, da unterstützen wir euch. Und dann hatten wir noch eine Handvoll News beim Anime in Deutschland bei Crunchyroll. Da hatten wir nämlich noch ein paar weitere Stream-Termine. Im Januar kam am 30. Januar das Love Story TV-Special am Vorabend der Hochzeit, kam als Stream zu Crunchyroll am 30. Januar. Und im März hatten wir dann Film 25. Am 12. März kam der endlich auf Crunchyroll. Das hat ja deutlich länger gedauert als damals noch, zum Beispiel bei Film 26 hatten wir ja vorhin. Da ging es ja ein bisschen schneller. Für 25, da mussten wir jetzt echt ein gutes Stück drauf warten. Und es ist schön, dass diese Sachen jetzt endlich bei Crunchyroll sind. Und ich glaube, wir haben das in News Podcast auch schon gesagt, wir würden uns wünschen, dass das in Zukunft auch wieder schneller geht. Dass das nicht so eine großen Delays gibt zwischen Disc und Crunchyroll, sondern dass es dann recht zügig passiert, weil das ist doch immer so ein bisschen, oh, wie lange dauert das jetzt? Und ist dann immer so ein bisschen schade, weil wir kannten das ja noch. Wir jetzt nicht immer Anime on Demand ansprechen, jedes Mal, wenn es darum geht, aber wir hatten das schon mal deutlich besser. Und jetzt mit Crunchyroll, sie machen viel, aber das mit diesen Delays, das ist manchmal so ein bisschen schade und ich hoffe, dass das jetzt bei 26 schneller ging als jetzt noch bei 525. Nehme ich einfach mal als ein gutes Zeichen, dass es auch bei zukünftigen Releases schneller geht. Und dann hatten wir auch noch dieses Jahr von Crunchyroll, die ja jetzt auch von quasi alles übernommen haben, das auch physisch machen, im Mai die News, dass es ein Release-Datum gibt für Blu-ray Box 7 und im August ist sie dann erschienen, am 16. August, Blu-ray Box 7. Und dann hatten wir die News zur Blu-ray Box, nein, hatten wir nicht mehr. Es kam dieses Jahr nur eine Blu-ray Box am 16. August und sonst keine. Und wir wissen auch nicht, wie es mit der 8 ist. Das hat ja alles angefangen 2022, dieser Re-Release, dann mit HD-Bildmaterial und teilweise die japanischen Openings und UMU und allem drum und dran. Und alles tipptopp und so. Und da hatten wir 2022, weil das erst so Mitte zweite Jahreshälfte gestartet ist, hatten wir zwei Releases, die ersten beiden Boxen. Und letztes Jahr 2023 hatten wir vier Boxen. Und jetzt plötzlich gab es dann keine regelmäßigen Box-Releases mehr, sondern halt so mit eingestreut, ja, hier ist auch noch Box 7. Und wie geht's weiter, weiß man nicht. Also diese Regelmäßigkeit, die wir 2023 hatten, die hatten wir jetzt dieses Jahr nicht mehr. Und ja, keine Ahnung, was damit jetzt ist. Ist ein bisschen schade, dass das jetzt dieses Jahr so ein kleines bisschen stiefmütterlich behandelt wurde, hatte ich das Gefühl. Es sagt ja auch niemand was dazu. Also sie haben halt, sie kündigen das ja nicht mehr speziell an, sondern sie droppen das einfach in den Store und da ist es halt, erscheint es halt irgendwann. Nur wenn das halt 2023 mit so einer Regelmäßigkeit passiert, dass wir wirklich 4 Boxen haben über das Jahr verteilt und jetzt dann sich das verändert zu, ah ja, hier, dann ist nach 8 Monaten hier mal wieder eine Box und seitdem nichts mehr, ist ein bisschen schade und ich hoffe, dass das weitergeht, weil die Blu-ray-Boxen sind halt schon wirklich ein gutes Produkt. Ja, deswegen hoffen wir mal, dass dieses Jahr mindestens Box 8 erscheint, aber vielleicht auch noch mal wieder mehr als eine. Wäre auf jeden Fall schön, weil die Blu-ray-Boxen haben definitiv ihre Daseinsberechtigung, würde ich sagen. Wir hoffen einfach mal das Beste, dass es jetzt in 2025 mit den Blu-ray-Veröffentlichungen weitergeht, weil ja, gerade so diese original japanische Version mit Original-Tonspur und Bildmaterial hat irgendwie einfach was. Ich schaue es mir sehr gerne an, immer mal so zwischendrin die eine oder andere Episode und würde mir halt wünschen, dass das deshalb auch weitergeführt wird. Ja, da schließe ich mich voll und ganz an, gerade weil ich ja jetzt auch die Blu-ray-Boxen sammel und sagen muss, also ja, das ist wirklich toll, ja, die Openings dann auch zu sehen, auch das Bildmaterial der Openings zu sehen und dann der Conan-Hinweis am Ende und ja, was die Boxen halt noch so alles bieten. Und ja, ich weiß auch, ich habe Anfang des Jahres immer mal angefangen, dann die Episoden auch zu gucken auf Blu-ray, während sie vorher so ein bisschen im Regal standen. Und irgendwann jetzt letztens bin ich ja bei der letzten Folge angekommen und dachte dann so, ja, und jetzt, ja, jetzt bin ich damit durch. Schade eigentlich. Ja, und von der nächsten Blu-ray-Box, ja, noch keine Spur. Ja. Da weiß man nicht, wie es weitergeht. Ich hoffe, wie gesagt, dass es weitergeht, weil Material ist da. Wir erinnern uns an die DVD-Boxen. Also da könnte noch ordentlich nachgelegt werden. Und ja, ich hoffe, dass es auch so kommt, weil ja, wäre ja irgendwie blöd, wenn sozusagen die Blu-ray-Reihe angefangen wird und dann nicht zu Ende geführt wird. Und nicht auf die DVD-Sammlung aufschließt. Wir hoffen natürlich, dass beides weitergeht. Also, dass ja auch dann die neuen Folgen irgendwann dann auch auf DVD kommen, nachdem sie denn überhaupt mal produziert wurden und alles. Hängt ja alles irgendwie zusammen. Aber ja, ich muss schon sagen, also die Blu-ray-Folgen zu gucken, also das hat wirklich zwischendrin auch sehr viel Spaß gemacht. Und ja, deswegen hoffe ich, dass wir vielleicht in diesem Jahr davon was hören und dass man sich auf der Animagic vielleicht wieder ein bisschen eindecken kann. Vielleicht auch schon früher gerne, aber ja, bislang leider absolute Funkstille. Da darf gerne irgendwie mal kurz irgendwo was zu gesagt werden. Und da hatte Crunchyroll dieses Jahr auch noch ein neues Produkt, was wir so noch nicht gesehen hatten, im Angebot, denn sie haben verkündet, dass es eine Limited Edition geben wird von Film 25 und dem Love Story TV Special, was zu Film 25 zugehörig ist, dass das als Limited Edition im Bundle erscheint, mit beiden Produkten drin und noch ein paar Extras, 84-seitiges Booklet, Artwork, Sticker und so und bei eben beides auf DVD und Blu-ray. In einem und im Oktober war es dann soweit, am 18. Oktober konnten Fans dann zuschlagen und sich eben dieses besondere Bundle zulegen. Und das hat natürlich auch ein bisschen Hoffnung geweckt. Vielleicht kriegen wir das für Film 26 dann auch, wenn der Kompilationsfilm irgendwann mal erscheinen sollte, Fragezeichen. Es war auf jeden Fall, denke ich, mal ein cooler Testballon, das mal zu machen. Und ich weckt natürlich die Hoffnung, dass es weiter so geht, weil ich finde, das war durchaus eine gute Idee, dieses Bundle zu machen, zumindest für diejenigen, die jetzt noch nicht vorher beides einzeln gekauft haben. Die waren jetzt vielleicht so ein bisschen, haben dann in die Röhre geguckt, aber wer beides noch nicht hatte, für den war das sicherlich ein guter Deal, sich hier dieses Limited Edition Bundle zu holen von den beiden Filmen. Das auf jeden Fall. Jetzt, da wir gerade so drüber sprechen, fällt mir ein, irgendwie habe ich es voll verschwitzt, mir das zuzulegen, das Bundle. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und ja, was da die Zukunft für uns bereithält mit eventuell dem Kompilationsfilm zu Film 26 als Single Release, dann aber auch möglicherweise Film 26 plus Kompilationsfilm als Bundle Release. Eventuell auch gleichgelagert dasselbe bei Film 27. Das werden wir, denke ich, ja, sehen, und wir werden es auch garantiert dann erfahren, wenn es soweit ist, durch die Kommunikationskanäle von Crunchyroll. Und dann kommen wir zu den weiteren News im Bereich Anime in Deutschland. Da hatten wir im Januar die News zu den Anime-Hits. Da geht es um die guten alten aus RTL2-Zeiten, die Anime-deutschen Openings und Endings, die ganzen Songs von verschiedensten Serien, eben unter anderem Detektiv Conan, aber dann waren dann ja auch Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! Und so weiter da. Und da wurden jetzt die ganz vielen, diese ganzen Sachen immer staffelweise gedroppt über die erste Jahreshälfte hinweg auf den Streaming-Plattformen von verschiedensten Serien und eben darunter auch Detektiv Conan. Ich muss sagen, ich bin jetzt bei den Streamern nicht so sehr drin, dass ich mir da das anhören würde, aber es ist natürlich cool, dass das da auf den modernen Plattformen, den zeitgemäßen Plattformen, in Anführungszeichen, CDs kauft ja fast keiner mehr, dass das da auch auf den Plattformen legal und offiziell vertreten ist und dass das nicht irgendwie verloren geht. Und deswegen ist das natürlich einfach eine gute Sache, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht so aktiv konsumiert, so wie ich. Und dann hatten wir in diesem Jahr, da hatten wir jetzt ja auch schon diverse Male Andeutungen zugemacht, weil das ja alles betrifft in diesem Anime in Deutschland-Bereich so ein bisschen. Wir hatten zwei traurige Meldungen. In diesem Jahr im Mai hatten wir die Meldung, dass Jörg Hengsler gestorben ist. Der Synchronsprecher von Kogoro Mori in der deutschen Fassung seit Anfang an. Und im Juni hatten wir die Nachricht, dass Frank Tschiatschinski gestorben ist. Der Synchronsprecher von Hiroshi Agasa, der die Rolle von Rüdiger Evers übernommen hatte. Seit fast auch einem halben Jahrzehnt, über ein halbes Jahrzehnt lang, seit Film 20 damals, glaube ich, war also auch schon ziemlich lange mit dabei. Und das hat dann ein paar Umsetzungen benötigt. Kogoro Mori wurde aufwendig gecastet, ein neuer Sprecher wurde gefunden, der dann erstmals in Film 27 zu hören war. Dirk Bublis übernimmt die Rolle von Kogoro Mori. Professor Agasa wird übernommen von Peter Reinhardt. Und auch Yusaku Kodo hat neuen Sprecher bekommen in Film 27. Thomas Petru, der war ja schon vorher verstorben, vor 2024. Der wird jetzt von Jan Kurpjuweit gesprochen. Ja, das war natürlich so mit die traurigsten Nachrichten im Conan-Bereich dieses Jahr. Wir hatten auch noch in Japan Todesfälle, aber Frank Tschiatschinski auch sehr traurig, aber ich glaube, die meisten waren unfassbar untröstlich bei dem Tod von Jörg Hengsler, eben weil er so von Anfang an dabei war und diese Rolle so sehr geprägt hat in den Augen der deutschen Fans. Und das ist ja in Deutschland auch nicht immer so. Also er ist ja jetzt nicht gerade der Protagonist, und bei so Nebenfiguren, da können Animes die Sprecher ja auch gerne mal wechseln. Aber Jörg Hengsler, der hat fast so einen Status in Deutschland gehabt auf Kogoro Mori wie so ein japanischer Synchronsprecher. Weil in Japan sind die Synchronsprecher ja so Felsen, die machen alles gefühlt und die wechseln nie und so. Und man verbindet die Rolle total mit denen. Und so war Jörg Hengsler in Deutschland. Und ja, also das war einfach, das hat die deutsche Community erschüttert, vollkommen zu Recht. Und es war dann immerhin schön zu sehen, wie viele Leute dann schöne Worte und schöne Erinnerungen geteilt haben, die sie mit ihm und seiner Stimme und seinen Sprecherleistungen auch abseits von Detektiv Conan verbinden. Die sie mit ihm verbinden. Und ja, und das ist vielleicht auch das Richtige, sich an die schönen Sachen zu erinnern, wenn man diesen Menschen gedenkt. Und ja. Ja, die Meldungen waren letztes Jahr wirklich ziemliche ja, Klopper gewesen und gerade weil sie so extrem kurz aufeinander gefolgt sind. Im Mai Jörg Hengstle, im Juni Frank Giacinski. Ich muss sagen, das hat mich letztes Jahr schon, als ich die News dann auch ja, gelesen hatte oder überhaupt erstmal die Nachricht ja, gelesen hatte. Es hat mich mitgenommen, muss ich sagen, weil das kam irgendwie so aus heiterem Himmel. Und dann habe ich mir auch so gedacht, wow, irgendwie jetzt so zwei Sprecher, die halt wirklich einfach, ja, so viele Jahre dabei waren. Ja. Insbesondere halt, ne, von Anfang an Jörg Hengstler, der wird jetzt nie wieder eine Rolle sprechen. Und ich glaube, die Anteilnahme daran zeigt halt eben auch wirklich, wie sehr jetzt die beiden in der Community geschätzt wurden von den Fans. Ihre Arbeit und das, was sie halt wirklich einfach all die Jahre über wirklich mit Leidenschaft geleistet haben. Und wenn das dann halt, ja, wenn man halt weiß, das ist jetzt, es ist endlich und das ist jetzt vorbei, dann ja, ist das traurig und das hat mich wirklich sehr traurig gestimmt. Aber dann habe ich mir halt auch wieder gedacht, das, was sie ja synchronisiert haben und was ja vorliegt, das wird für immer da bleiben. Solange wie es das Bild- und Tonmaterial gibt, wird es halt auch diese Leistung geben und wird man sich immer wieder daran erfreuen können und es immer wieder sich anschauen, anhören können und ja, halt so die beiden in ihren Rollen erleben können. Und das ist dann was, was mich wieder auch so ein bisschen getröstet hat. Ja, das war schon ja eine schwere Zeit, sag ich mal. Aber wie du schon sagtest halt, also war auch ja schön zu sehen, wie weit die Anteilnahme im Großen und Ganzen ging. Weil ja wirklich nicht nur wir als Community, als Zuschauer sozusagen mit dabei waren, auch die Sprecher selbst haben sich ja teilweise zu Wort gemeldet und eben davon berichtet, wie ihre jahrelange Zusammenarbeit mit Jörg und Frank war und was da eben so alles gelaufen ist. Und ja, das ist natürlich gerade wie gesagt, Jörg, der ja jahrelang dabei war, den kennen wir seit Anfang an im Conan-Bereich. Und ja, er hat auch noch viele andere Rollen gesprochen. Seine Stimme hat sich einfach eingeprägt. Und ja, auch Dirk selbst bleibt mir ewig in Erinnerung, was er dann gesagt hat, dass er die Rolle eigentlich gar nicht übernehmen wollte, weil Jörg ist einfach Jörg und niemand wird das so machen wie er. Und ja, das klang halt auch so. Und ja, am liebsten hätte er es nicht gemacht, weil Jörg hätte gerne noch weiterleben sollen, weitersprechen sollen, die neuen Folgen miterleben sollen. Und ja, was auch immer noch passiert wäre, ist leider nicht passiert. Und ja, war dann eben aber irgendwie auch immer präsent das Thema, auch auf der Animagic, wo man sich gedacht hat, ah, vielleicht wird ja irgendwas durchgesickert, irgendwas gesagt, wo sie bewusst gesagt haben, nein, es wird nichts zu den neuen Sprechern gesagt, weil die, ja, Verantwortlichen das halt gerne so möchten, wenn sie gehört werden, dann im entsprechenden Film selbst. Weil man ohne Vorurteile darangehen soll, als Zuschauer, als Fan und den neuen Sprechern die Chance geben soll und eben nicht von vornherein mit, ja, nee, Jörg, da kommt sowieso keiner ran und egal wer jetzt Kogoromori macht, den finde ich doof. So sollte es nicht sein und ja, ich denke, das haben die Fans gut hinbekommen, den neuen Sprechern die Chance gegeben. Ja, und die alten Sachen werden uns immer in Erinnerung bleiben. Ja, wir werden da immer irgendwie auch Kokoro hören, Jörg Hengstler. Also, ja, das waren leider sehr traurige Meldungen im Bereich. Ja, aber sehen wir mal positiv gestimmt in die Zukunft. Ich denke, die neuen Sprecher werden ihrer Aufgabe dann gerecht werden. Die wurden ja dann auch bekannt gegeben. Das war ja dann auch entsprechend, ja, fand ich, war auch, ja, weiß nicht, ob man das mit als Highlight bezeichnet, weiß ich jetzt nicht so. Also gehörte auf jeden Fall mit zu dem vergangenen Jahr, was Conan meine Welt mit so geprägt hat, als ich dann da im Kino saß und, ah, das ist jetzt der neue Sprecher und, ah, der hat was gesagt und, ah, ja, passt oder nee, passt nicht oder wie auch immer. Und wie wir dann auch bei Conan News das dann quasi zeitgleich mit dem Film oder nachdem der lief, dann irgendwie schnell gedroppt haben oder so. Das war irgendwie auch schön, dass man das dann so gesehen hat, dass dann, ja, die neuen Sprecher dabei waren, dass es weiterging. Und ja, wie Jens schon sagt, es ist schwierig, drüber zu reden. Es ist irgendwie einerseits traurig, andererseits will man nicht zu traurig sein. Also, ja, auf jeden Fall war das Jahr 2024 ein sehr bewegendes Jahr, sage ich mal so. Ja, die neuen Sprecher haben Film 27 auf jeden Fall besonders gemacht. Und auch die Entscheidung, wie du es gesagt hast, wir haben die News dann erst gebracht, oder beziehungsweise es wurde allgemein erst bekannt, mit dem Film, als er vorbei war, mit den Credits. Wer eben jetzt Gogoro spricht vor allem und auch Agatha und Yusaku, dass man sich eben dazu entschieden hat, wir geben das jetzt nicht separat vorher bekannt, sondern wir lassen die Fans erst ins Kino gehen und lassen ihn den Sprecher hören, bevor, damit er nicht irgendwie vorher, weil es wäre so gewesen, dass ein gewisser Teil der Fanbase das sich daran aufgerieben hätten und sich dann irgendwelche Clips von dem rausgesucht hätten, von anderen Arbeiten und gesagt hätten, oh nee, das gefällt mir auf Gogoro aber nicht und so, und das finde ich aber nicht so gut. Und dann da irgendwelche Vergleiche angestellt hätten. Und ich fand es gut, dass sie das so gemacht haben. So, wir sagen das nicht vorher. Ihr geht ins Kino und ihr hört ihn dann, wie er die Rolle, speziell wirklich diese Rolle, auf die er sich eingestellt hat und wie er sich entschied, die zu sprechen, wie er die spricht. Und dann weiß das jeder. Und ich glaube, das war dann auch wirklich besser, um diesen Sprechern einen guten Einstieg zu geben in diese Rollen und auch mit der Fanbase, anstatt dass sie jetzt dann vorher irgendwie so ein, dass ich dann vorher schon so irgendwas aufgebauscht hätte, sondern dass man das eben im Kino erstmal erlebt hat, bevor man irgendwie daran rumkritteln konnte. Und in Sachen Synchronarbeiten hatten wir dann auch eine weitere News, nämlich zu Karin Lehmann, die ja schon seit sehr, sehr langer Zeit Synchronregie und Dialogbuch macht für Detektiv Conan. Und da gab es dann durch ein Interview mit Tobias Müller die News, dass sie sich zurückziehen wird von Detektiv Conan. Da hatten wir dann auch nachgefragt und dann war es dann doch noch ein bisschen, gab es da ein paar Unterschiede, denn die Entscheidung für die Kinofilme ließ sie gesprächsbereit offen. Henning Frenzel soll aber auf jeden Fall die neue Synchronregie übernehmen, zumindest bei den neuen Folgen, die es dann ja hoffentlich irgendwann geben wird. Und für die Dialogbücher bleibt aber Karin Lehmann auf jeden Fall erhalten und für die Filme eventuell auch für die Synchronregie. Das weiß man jetzt noch nicht und da haben wir jetzt seit Oktober auch keine weiteren Neuigkeiten zu bekommen. Werden wir dann sehen, wenn es an Film 28 geht oder neue Folgen, wie es dann aussieht. Aber das waren dann auch noch so ein paar Synchron-News, die wir dann gegen Ende des Jahres noch hatten. Aber zum Glück nicht dann diesmal nicht so traurige, sondern nur so ein bisschen, ja, dass sich Karin Lehmann da teilweise ein bisschen zurückzieht, was man natürlich auch verstehen kann, weil sie arbeitet sehr viel und Detektiv Conan Folgen, so eine ganze Staffel 5, die 100 Folgen damals, ich meinte, gehört zu haben, das war auch für alle Beteiligten hinter den Kulissen extremer Kraftakt, das alles zu machen. Und gerade für Karin Lehmann, die ja dann bei 100 Folgen Dialogregie und Dialogbuch gemacht hat, also Synchronregie und Dialogbuch, ist es natürlich verständlich, dass sie da auch mit anderen Projekten, die sie hat, sich da ein kleines Stück zurückzieht, aber dem Franchise dann doch im Großen und Ganzen in Deutschland weiterhin erhalten bleiben wird, ist ja verständlich und auch noch etwas Positives dabei. Ja, das sehe ich so wie du. Klar, ist natürlich schade, dass sie sich ein Stück weit aus der Synchronregie für Detektiv Conan zurückzieht. Doch, Karin Lehmann ist ja nach wie vor da und hat ja jetzt nicht gesagt, dass sie sich komplett eben zurückziehen wird. Und ich bin mir da auch sicher, dass ja, da der Nachfolger das genauso gut machen wird wie Karin Lehmann auch. Ja, war anfangs auch eine komische News, sage ich mal, weil ich auch erst dachte, wie Karin gibt das. Das konnte ich mir nicht vorstellen, dass sie das abgibt, und ist ja dann auch nicht so, dass sie sich komplett zurückgezogen hat, wie ich zuerst wirklich dachte. Und ja, dass sie sich da teilweise zurücknimmt und ja, vielleicht entspannen möchte oder andere Projekte machen möchte oder wie auch immer. Das ist ihr gutes Recht, das soll sie machen. Dass sie bei Conan weiterhin aktiv ist, freut mich sehr, weil sie macht das ja auch gut. Wir kennen ihre Arbeit und ich durfte ja auch mal mit Kevin zusammen damals bei Episode 1 dabei sein, habe sie da auch kennengelernt und gesehen, wie sie gearbeitet hat, und das war wirklich toll, und sie kennt sich auch wirklich da super mit der Serie aus und weiß, was wann wo passiert. Von daher, ja, freut es mich, dass sie erhalten bleibt, und ich denke, ihr Nachfolger wird da gut eingearbeitet werden. Ja, was da aktuell passiert, wissen wir, wie gesagt, nicht. Ich hoffe, wie gesagt, nur, dass alles gut läuft, dass das für Karin gut läuft und auch für den Nachfolger. Und ja, dass dann entsprechend da gute Produkte bei rauskommen zu, ich sag mal, gesunden Arbeitszeiten für die Leute. Und dass sozusagen dann für alle was Gutes, ja, entsteht. Und dann kommen wir zum Bereich Manga in Deutschland. Da hatte Egmont Manga dieses Jahr ein paar Releases, einige Releases, aber auch ein bisschen weniger als im Vorjahr, hatte ich ja schon gesagt. Sirius Tea Time ist durch. Wild Police Story war ja nur ein Doppelband. Der war dann ja auch fertig. Und wir hatten dieses Jahr auch keine Sonderbände, wie 2023 auch schon nicht. Im Bereich Detective Conan hatten wir zwei Releases dieses Jahr. Das hat sich ja jetzt quasi so eingependelt und wird wahrscheinlich nächstes Jahr auch so sein. Im Januar ist Detective Conan Band 103 erschienen, am 16. Januar. Im Mai hatten wir kurz die News, dass sich Band 104 um einen Monat verschiebt, der ist dann erschienen. Nächstes Jahr, für 2025, wieder ein Sonderband geben wird, nämlich die Summer Edition, die im Juli erscheinen soll. Ja, das Conan-Jahr bei Egmont Manga. Wir hatten es ja auch schon in unserem Themenpodcast besprochen. Bei diesen Detective Conan Releases ist es ein bisschen schade, dass sich die Weekly-Fehler wieder mehr eingeschlichen haben, dass das wieder schlechter geworden ist. In Band 103 und 104, Band 104 natürlich ein ziemlicher Highlight-Band, und dass da so die Fehler drin sind, ist natürlich sehr schade. Ansonsten ja, zwei Releases im Jahr, hat sich das jetzt so eingependelt, so ist das ja im Prinzip auch in Japan. Da haben wir einmal im April zum Film ein Band und einmal im Herbst, und dass es jetzt auch in Deutschland so ist, das ist dann wahrscheinlich auch nur folgerichtig. Und ja, dass es jetzt wieder Sonderbände geben wird, ist natürlich toll. Deswegen würde ich sagen, ein durchaus solides Conan-Jahr für Egmont Manga. Ich finde, es war manga-technisch ein ordentliches Jahr. Gut, dass wir jetzt halt dann alle paar Monate, ich glaube alle, was war früher der Turnus, 2 oder 3 Monate, einen neuen Detektiv-Conan-Band bekommen, ist halt aufgrund des fehlenden Nachschubs aus Japan doch ein bisschen schwieriger. Sicherlich, was die Sonderbände angeht, ginge mehr, aber wir bekommen ja jetzt beispielsweise dann auch die Summer Edition im Juli ist es, ne? 2025, und ich denke, wir können insgesamt zufrieden sein mit den Manga-Releases zu Detektiv Conan. Ja, würde ich auch sagen. Und ja, schließe mich euch da an, was Lasse gesagt hat. Schade, wie gesagt, das Thema mit den Fehlern, aber ja, da kann man nun leider nichts mehr dran ändern. Nur hoffen, dass es besser gemacht wird. Wir haben ja schon ein Hoch und ein Runter gehabt. Es war teilweise sehr gut, das haben wir sehr gelobt. Wenn es dann wieder zurückging, haben wir das nicht so gelobt, weil das sehr schade war. Ja, ansonsten, ja, dass wir eben entsprechend weniger Conan-Bände bekommen, wenn in Japan auch weniger sind, ist klar. Aber das liegt ja auch an Aoyamas Arbeitsrhythmus, von daher alles gut. Und ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr dann mit dem Sonderband weitergeht, ob noch weitere Folgen werden. Und ja, schauen wir da mal, was Egmont uns da präsentiert. Und dann hatten wir natürlich auch noch Jaiba in Deutschland als Manga. Im Februar den 12. Band, am 6. Februar, am 8. April der 13. Band. Und dann kamen so die News mit rein, durch die zukünftigen Termine, dass Jaiba in Doppelpacks erscheint, als Bundle, was natürlich, was kein gutes Zeichen war, weil das ist eigentlich ein Mittel, was Verlage, Manga-Verlage in Deutschland nur machen, wenn es nicht gut läuft. Und wir haben dann als Con News auch nachgefragt und da auch eine Antwort bekommen von Inga Wurzbach, die damals verantwortliche Redakteurin von Jaiba. Und die hatte auch klar gesagt, das liegt an den niedrigen Verkaufszahlen und haben jetzt auch da so mit diesem angepassten Veröffentlichungsrhythmus reagiert, eben anstatt alle 2 Monate ein Band, jetzt alle 4 Monate 2 im Bundle. Erstmal noch dieses Jahr war das auch noch für denselben Preis. Nächstes Jahr wird das scheinbar steigen, der Preis. Dann, dass die beiden Einzelbände zusammen dann statt 2x7 gleich 14 Euro jetzt 16 Euro kosten werden. Aber das müssen wir, das ist was für dieses Jahr, das kommende Jahr 2025. Auf jeden Fall ist das jetzt so, dass dadurch, dass man auf diesen Rhythmus umgestellt hat, wir auch ein Jaiba-Band weniger hatten als letztes Jahr in diesem Jahr. Am 9. Juli hatten wir dann Band 14 und dann am 8. Oktober erstmals Jaiba 15 plus 16. Das erste Bundle und das nächste kommt dann jetzt im Februar. Ja, Jaiba, wir hatten ja schon letztes Jahr mal im Interview mit Inga Wurzbach, dass sie gesagt hat, Jaiba hätte auf jeden Fall eine größere Zielgruppe verdient und es ist nicht ganz so gestartet, wie wir uns das gedacht hatten. Und hier natürlich jetzt dann, wenn es Doppelpack gibt, dann läuft es nicht. Ja, und das hat sie ja dann jetzt hier auch ganz klar so benannt. Und das ist natürlich schade, aber Egmont wird das auf jeden Fall durchziehen, die Serie. Und da beschwören zu sagen, also schlagt jetzt zu, bevor es nicht mehr da ist. Schade, weil Jaiba ist doch eine tolle Serie, auch wenn sie ziemlich retro ist und wenn es was sehr anderes ist als Detektiv Conan. Und in Klammern, wir haben ja später auch noch ein paar News, wo man sich denken könnte, vielleicht wird das doch mal wieder relevant, aber jetzt erstmal für die allein den deutschen Release betrachtet, finde ich es doch sehr schade, dass das hier nicht so den Anklang gefunden hat. Gerade auch in dem Hinblick, dass ja Jaiba mit fortlaufender Bandzahl besser wird, finde ich es auch schade, dass da so ein bisschen der Zuspruch für die Serie im Sande versiegt ist und das Ganze eher weniger angenommen wurde. Aber gut, wir kommen ja nachher noch in weiteren News auch nochmal auf Jaiba zu sprechen und mal schauen, wie sich das, was da noch so kommt, eventuell auch auf den Manga auswirkt. Ja, ich finde es auch schade für Egmont, dass da die Maßnahme ergriffen werden musste. Freue mich natürlich in dem Punkt, dass die Serie noch abgeschlossen wird und wir sie komplett im Regal stehen haben werden. Ja. Aber, wie gesagt, ja, schade, dass es sozusagen keinen so guten Anklang gefunden hat. Also, geht ja eher meines Wissens nach, so in die Shonen-Serie wie Dragon Ball oder so. Und das war ja eigentlich sehr erfolgreich. Klar ist das auch ein bisschen was anderes, aber das Bereichsgenre ist eigentlich, so gesehen das gleiche. Ja, hat leider nicht so ganz geklappt. Trotzdem hat es mich damals sehr gefreut, dass Egmont die Serie zu uns noch bringt. Läuft ja noch, von daher. Mich hat es sehr gefreut, was weiteres von Aoyama zu sehen, auf Deutsch präsentiert zu bekommen. Weil ich glaube sonst, ungeachtet dem, was noch kommt, wir wissen es ja nicht, aber ich glaube sonst hätte ich auch heute noch keinen Bezug zu Jaiba und wüsste nicht, wie genau es in dieser Serie abgeht, abgesehen von der einen OVA damals von, was weiß ich, wann die kam, wo da ein bisschen eingestreut wurde. Und ansonsten, jetzt muss ich echt sagen, also jetzt habe ich wirklich mehr Informationen zu Jaiba und bin auch froh, dass Egmont uns das gebracht hat. Und freue mich, dass wir das haben. Und was wir natürlich auch gerne hätten und worauf wir uns freuen, ist das Detektiv Conan Artbook, The Complete Colorworks, 1994 bis 2015. Das ist ja jetzt die lange Odyssee, die wir hatten. Aber es hatte sich ja inzwischen geklärt, die Probleme zwischen mit lizenztechnisch und von dem Foto, was dann im Artbook drin ist oder auf dem Cover, was die Probleme gemacht hat. Das war ja jetzt alles irgendwie geklärt. Und Egmont Manga hat angefangen, daran zu arbeiten und wollten dann einen Termin nennen. Da hatten wir dann auch mal zwischendurch nachgefragt. Als es um Band 104 ging, die Verschiebung, hatten wir Marco Walz auch gefragt. Und dazu konnte er uns sagen, wir hoffen, dass es im Dezember klappt, aber es steht noch nicht zu 100% fest. Dezember 2024 war das aktuellste Platzhalterdatum. Das hat offensichtlich nicht geklappt. Wir haben das Artbuch noch nicht. In vielen Shops ist es jetzt entweder raus oder auf 2030, also auch Platzhalter verschoben. Also auch wenn da scheinbar Sachen geklärt wurden mit den Lizenzgebern und mit anderen Sachen, wenn da Probleme aus dem Weg geräumt wurden, scheinbar gibt es da immer noch ein paar Sachen, die man sich erstmal durcharbeiten muss. Und ja, da hoffen wir natürlich, dass wir jetzt dass die Odyssee jetzt irgendwann endet und wir vielleicht dieses Jahr noch andere Nachrichten dazu bekommen werden, außer, ja, mal schauen. Und dann hatten wir im Bereich Manga in Deutschland im September noch eine News zu Interna bei Egmont Manga, denn da gab es ein bisschen Umstrukturierung personell. Michael Cheng war seit 2016 als Editorial Director Manga verantwortlich und bei dem Direktiv von Weekly auch einer der verantwortlichen Redakteure, zusammen mit erst Steffen Hautog, dann Marco Walz. Und der verlässt Egmont Manga vollständig. Dann auch noch Inga Wurzbach wechselt Aufgaben und ist in eine andere Abteilung ins Hörbuchteam von Egmont gewechselt. Und ja, wer dann jetzt Jaiba wurde dann vorübergehend von Stine Svenja Fahrig betreut, die auch Marco Walz bei den Detective Con Weeklies unterstützt und dann die Rolle von Michael Schenk quasi übernimmt. Und ja, wir hatten ja Inga Wurzbach gerade, die hatte sich ja dann mit uns gesprochen zu den Doppelbänden und auch letztes Jahr dann mit diesem Interview mit den Mehrverkäufen und auch damals, als Philipp und Kevin in Berlin waren, hat sie sich ja auch Zeit genommen, da mit connews.org zu sprechen. Und ich habe Inga Wurzbach immer als sehr engagiert und kommunikativ wahrgenommen und Michael Schenk natürlich als Verlagsleiter und auch bei Weekly, war dann auch oft in diesen Lizenz-Livestreams, die es ja seit ein paar Jahren Egmont immer mal zweimal im Jahr macht, dabei und hat er immer einen sehr sympathischen Eindruck gemacht. Und das ist natürlich sehr schade, dass die jetzt nicht mehr an Detective Conan und Jaiba dementsprechend mitwirken. Aber soweit wir das bisher wissen, Stine Svenja Fahrig war auch sehr engagiert und arbeitet wohl schon sehr gut mit von dem, was wir bisher gehört haben. Und es ist ja jetzt schon seit ein paar Weeklies auch schon verantwortlich und das, ja, die Qualität ist gleichbleibend, Gott sei Dank. Ja, die Serien sind, soweit wir das sehen können, bestimmt in guten Händen. Und da sagen wir Danke für die jahrelange Arbeit, die Michael Schenk und Inga Wurzbach in diese Serien, die wir so gern lesen, gesteckt haben, damit wir für den deutschen Release tolle Erfahrungen haben können. Und dann sind wir in der spoilerfreien Zone. Da hatten wir im Januar die News, dass es ein Sammelkartenspiel geben wird zu Detective Conan zum 30. Jubiläum der Serie. Sie war ja dieses Jahr das Jubiläum. Letztes Jahr. Ist so verwirrend, dass wir den jetzt wieder 2025 aufnehmen. 2024 war das 30. Jubiläum und da gibt es jetzt ein Sammelkartenspiel. Und gab es dann ab Mai und seitdem gibt es auch diverse Booster-Packs. Und ja, das ist eigentlich jetzt seitdem beständig, dauernd auf Social Media, in der Sunday irgendwo, stellen die immer irgendwelche Karten als Samples vor und irgendwelche Booster-Packs und wir sehen dann auch immer die Artworks. Ein Großteil der Karten sind alte Artworks von Aoyama, die dann teilweise nachträglich eingefärbt wurden, aber es gibt auch einige Artworks, die von anderen Künstlern neu erstellt wurden, extra für das TCG und die sind teilweise auch sehr, sehr schick anzusehen. Ich persönlich sammle es nicht irgendwie, das ist alles damit japanisch und das sich irgendwie rüber zu holen, das nehme ich noch nicht auf mich. Ich weiß auch nicht, wie man es genau spielt, aber zumindest sie promoten es ziemlich doll. Ich habe jede Woche hört man gefühlt was davon, von irgendwelchen Karten, wenn ich den Social Media Accounts aus Japan folge. Und die Artworks sind auch teilweise schön anzusehen. Also, ja, das Sammelkartenspiel. Hoffentlich ist das ein Erfolg. Wer weiß, ob das irgendwann mal international kommt, keine Ahnung, aber auf Twitter sind die Karten zumindest schön anzusehen. Ja, das Artwork macht einen ziemlich schicken Eindruck. Hat mich jetzt allerdings auch noch nicht dazu bewogen, es mir aus Japan zu importieren. Und da hatten wir natürlich auch wieder die DetectiveCon Cafés 2024, die Aktion im Februar angekündigt, mit ein bisschen Theming zu bezüglich wieder zu filmen. 27 natürlich mit Heiji Kazuha und Kaito Kid. Und war dann an 10 Standorten in 7 Städten, teilweise von März bis teilweise sogar in den Juli rein, Ende Juli. Ja, da konnte man in DetectiveConnen-Cafés genießen. Und es gab dann auch noch ein spezielles Connen-Café zum 30. Jubiläum der Serie, welches dann noch von Juli bis September ging, an verschiedenen Standorten, Tokio, Sapporo, Osaka, Rifu, Nagoya, Fukuoka, wo es dann auch nochmal ein bisschen was anderes gab, wo man dann auch anderes Merchandise noch wieder kaufen konnte, natürlich immer das exklusive Merchandise, es ist immer die Sachen mit den Cafés, also ja, Kaffeeaktion bei DetectiveCon, es ist ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren die Tradition, dass wir das immer wieder haben, so eine der vielen so Con-Sachen. Con ist ja sehr beständig und man weiß und man hat so, man hat diese ganzen Rhythmen, dass man so weiß, dann kommt das, dann kommt das. Und da haben sich der Cafés ja jetzt inzwischen auch seit Jahren eingereiht. Und ich finde das auch immer ganz schön zu sehen, dann auch mal die Bilder, die dann im Internet sind, auch wenn ich persönlich noch keins besucht habe in Japan. Aber ja, ist dann immer wieder eine Experience, die man da erleben kann in Japan. Und dann hatten wir dann noch eine News, die in Deutschland auch einige Leute hellhörig gemacht hat. Es geht nämlich um den Streaming-Service ADN, Animation Digital Network, die ja in Frankreich aktiv sind und seit einiger Zeit auch in Deutschland. Aber in Frankreich sind sie natürlich deutlich größer, weil da haben sie angefangen so. Und da gibt es einen Simulcast zu DetectiveCon zum Anime. Ab Episode 1077 ging das letztes Jahr los. Dann die Folgen jeden Montag 2 Tage nach japanischer Ausstrahlung mit französischen Untertiteln zu zeigen. Und jetzt ist es so, dass es noch schneller gehen wird. Ab dem 4. Januar, also jetzt schon seit ein paar Wochen, dass die Folgen dann immer samstags um 11.30 Uhr erscheinen werden, also noch am selben Tag. Und 11.30 Uhr, das ist ja sehr ganz nah dran an der japanischen Ausstrahlung. Und dann hatten sie auch noch angekündigt, dass sie einen Backlog, dass sie den Backlog füllen werden, alte Episoden auf ihre Plattform zu kriegen und keine Fillerfälle dann dabei zu machen, sondern sie konzentrieren sich nur darauf, den Backlog mit Manga-Fällen zu füllen, mit Paketen. Das ist natürlich etwas, wo die deutschen Fans auch schon seit Ewigkeiten gesagt haben, kann man das nicht irgendwie machen? Und da haben sich immer Leute gefragt, geht das überhaupt? Aber ja, ADN Frankreich macht es jetzt scheinbar, also es geht scheinbar. Ja, und auch mit dem Simulcast. Wir hatten das damals ja schon, es gab so ein Spekulationsvideo von Ninotaku damals, als ADN nach Deutschland kam, weil da war die Spekulation, in Frankreich machen sie den Simulcast zu Conan und Dragon Ball und sowas. Und jetzt kommen sie nach Deutschland, machen sie auch in Deutschland einen Simulcast? Fragezeichen. Also pure Spekulation, weil, das muss man ja nochmal festhalten, es sind andere Lizenzen. Nur weil man in Frankreich die Lizenz hat, geht das nicht auch einfach in Deutschland. Und ja, das hat jetzt hier so die Fans so ein bisschen hellhörig gemacht und viele Leute gefragt, oh, können wir das nicht auch haben? Und warum ist das nicht bei uns auch so? Ja, weil Frankreich der größere Markt ist. Spoiler. Aber ja, in Frankreich geht's schneller und da passieren interessante Dinge. Und ob das auch ein Modell ist für Deutschland für die Zukunft, bleibt abzuwarten. Aber es zeigt uns zumindest, dass es theoretisch Möglichkeiten gibt, sowas zu tun. Und das ist ja auch immer ganz gut im Hinterkopf zu behalten, was theoretisch möglich sein könnte. Ich finde es interessant in dem Punkt, ja, wenn das machbar ist und in Frankreich läuft, wie Crunchyroll darauf reagieren würde, weil, ja, wenn ADN sich den Simulcast zu Conan sichern würde, das würde auf jeden Fall, denke ich mal, einen großen Andrang finden. Und eigentlich ist ja alles, was Conan betrifft, bei Crunchyroll. Also, Ja, vielleicht ist das ja auch so, die sehen das bestimmt auch in ihrer Abteilung da. Vielleicht ist das auch für die dann so, ah ja, guck mal, so langsam ist das möglich und vielleicht müssten wir uns beeilen, weil sonst schnappt uns das ein anderer weg. Keine Ahnung, was da abgeht, ob das so abgeht oder nicht, aber finde ich auf jeden Fall ist ein sehr interessanter Gedanke und ja, die Hoffnung, dass Conan irgendwann mal bei uns im Simulcast kommt, die ist ja immer noch da und das würde ich auch auf jeden Fall feiern, wenn das kommt, weil das ist ja auch immer ein Thema, was die Leute irgendwie interessiert. Das auf jeden Fall. Ich bin einfach mal gespannt, was da kommt und warte einfach mal ab. Weil klar, man kann jetzt den französischen Markt auch schlecht mit dem deutschen Markt vergleichen, was so die Größe angeht. Aber ich denke, Potenzial ist auf jeden Fall da. Fans haben wir auch genug, die da Feuer und Flamme für wären. Insofern, ja, schauen wir mal, was da passiert. Und dann kommen wir zum Themenbereich Shin Samurai den Yaiba. Ja, es gibt einen neuen Anime zu Yaiba. Im Mai wurde er angekündigt im Zuge der 30. Jubiläum von Conan, weil das 30. Jubiläum von Conan ist ja gleichzeitig auch das 30. Jubiläum des Endes von Yaiba, die Serie, die Gosho Oyama davor gemacht hatte. Und ja, es wird einen neuen Anime geben, der als vollständige Adaption beworben wird. Gosho Oyama als Supervisor. Und wir haben dann im Laufe des Jahres auch die News bekommen, Studio Wit wird daran arbeiten, die auch an Attack on Titan unter anderem gearbeitet haben. Im September hatten wir den ersten Teaser-Trailer und dann im November einen weiteren Teaser-Trailer und den Starttermin des Yaiba nämlich ab April 2025 in Kombination mit Detective Conan läuft, also auf dem Sendeplatz direkt davor, die Gosho Oyama Power Hour quasi. Und im Zuge dessen von diesem Anime hatten wir auch noch weitere Lizenznews aus Übersee und anderen Ländern. Im Oktober hatten wir die News, USA lizenziert den Yaiba Manga und den neuen Anime. Yaiba Samurai Legend wird es da heißen und sie werden die Bunkoban-Edition adaptieren in den USA. Bunkoban sind so ein bisschen dickere Bände, es sind 2,5 Bände ungefähr, also immer so 2,5, kein cleaner Cut. Die 10 Bände machen sie da. Und in Frankreich hatten wir die News, dass Yaiba da auch lizenziert wird als Manga und die machen da Doppelbände, also dann 12 Ausgaben. Ja, und das ist dann so der aktuelle Stand. Wahrscheinlich in den nächsten Monaten kriegen wir da noch mehr, aber das hatten wir letztes Jahr zu Yaiba. Ich muss sagen, einige Leute waren so ein bisschen genervt, so, das jetzt als Projekt zum 30. Jubiläum von Conan irgendwie Adaption von einem anderen Manga, aber ich muss sagen, der alte Anime, der hat ja sehr viel schon ein bisschen gerafft und kam hier nie so wirklich an, aber ich finde, dieser neue Anime, er sieht toll aus, da steckt ein total tolles Team hinter, aus verschiedenen Leuten, auch Leute von Serien wie Mob Psycho und Ranking of Kings sind wohl auch mit dabei, also das ganze Director, Storyboarder und sowas, was bisher bekannt ist, Top-Team. Die Teaser-Trailer sehen bisher alle super aus. Und eben, dass es die Chance ist für Yaiba, weil es jetzt halt ein neuer Anime ist, dass er dann eben auch Simulcasts bekommt. Weil neue Animes, die bei Folge 1 anfangen, werden ja, also es kommt ja gefühlt, fast jeder Anime hat ja einen Simulcast heutzutage, der irgendwie in der Season neu rauskommt. Und das ist ja wirklich die Chance für Yaiba, jetzt auch nochmal ein neues Publikum ganz neu zu erschließen. Weil wir leben ja jetzt in einer total anderen Anime-Welt mit Simulcast. Die Fanbase ist viel größer, es gibt viel mehr legale Möglichkeiten. Und dass Yaiba jetzt nochmal diese Chance bekommt, da so durchzustarten. Weil wir hatten auch andere Remakes, irgendwie Ranma ein Halb-Remake, aber Ranma ein Halb war vorher schon berühmt. Und Yaiba hatte halt nie so diesen internationalen Durchbruch. Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich gehypt, dass Yaiba jetzt vielleicht durch so einen richtig gut aussehenden Anime nochmal so ein zweites Leben quasi bekommen könnte. Freut mich sehr und auch, dass in anderen Ländern der Manga kommt, wo wir dann sagen müssen mit Egmont Manga, ihr wart jetzt vielleicht einfach zu früh, beziehungsweise auch Frankreich macht Doppelbände, USA macht 2,5 Bände, war es vielleicht auch die falsche Entscheidung, in Deutschland Einzelbände zu machen. Ja, das ist alles jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, aber auf jeden Fall, ich muss sagen, ich bin mega happy über diese News und ich bin auch ziemlich gehypt darauf, auf diesen neuen Anime und ich freue mich richtig, wenn es dann im April losgeht. Ich freue mich auch drauf, was der Anime zu bieten hat, wie er am Ende umgesetzt ist. Und ja, ich denke, soweit hast du alles dazu gesagt, Lasse. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn der Anime auch dann zu uns irgendwie seinen Weg findet, weil wir haben zwar den Manga und so, aber in animierter Form mit bewegten Bildern, Sound und Ton ist immer noch mal was anderes und deswegen, ja, sind wir mal gespannt, ob irgendein Streaming-Anbieter sich den Anime hier sichern kann. Und ja, ansonsten freue ich mich für die Japaner eben entsprechend, dass sie da ihren Anime bekommen, auch dass sie die abgeschlossene Story bekommen und dass das nicht wie ja bei einigen anderen Anime-Serien angefangen wird und nach Episode 10 oder 15 oder so ist dann vorbei mit dem Anime, aber nicht abgeschlossen, weil die Story halt weitergeht. Das ist immer generell irgendwie doof und wenn da jetzt was Abgeschlossenes kommt, das ist sehr schön. Und ein weiteres Projekt, was 2024 angekündigt wurde für 2025, ist natürlich auch der 28. Kinofilm von Detektiv Conan, One-Eyed Flashback. Der Film wurde enthüllt mit dem japanischen Titel und dem Aoyama-Poster im November und dann gab es auch im Dezember den ersten Trailer, wo wir gesehen haben, es fokussiert sich auf das Nagano-Trio, Kansuke Yamato, Komei Morofushi und Yui Uehara. Und auch Kogoro wird eine größere Rolle spielen wieder in diesem Film. Das sehen wir auch schon im Trailer. Scheinbar stirbt ein alter Freund von ihm und er ist in diesem Fall sehr involviert wohl. Also ein bisschen mehr Kogoro steht wieder im Fokus. Und ja, tatsächlich haben wir seitdem nichts mehr gehört. Also wir hatten ja eigentlich sonst immer auch gegen Ende des Jahres den zweiten 60-Sekunden-Trailer. Der kam bis jetzt immer noch nicht raus. Wir haben jetzt Mitte Januar. Und auch ein Kompilationsfilm gab es bisher nicht. Wir hatten ja in den letzten 2 Jahren immer dann im Januar, Anfang Januar dann bei Filmen 25, 26 und 27 diese Kompilationsfilme kam bisher noch nicht. Auch keine Ankündigung kann ja noch kommen. Ist ja noch ein bisschen hin bis April, aber das hatten wir auch nicht. Und es gibt auch noch kein Plakat. Also irgendwie, wo ich gerade eben erwähnt hatte, es gibt so bei Conan so diese Rhythmen, worauf man sich verlassen kann. Jetzt bei Film 28 irgendwie verschiebt sich das scheinbar so ein bisschen. Also es ist nicht wie die letzten Jahre. Keine Ahnung, ob das was zu bedeuten hat. Also auf jeden Fall mit einem Kompilationsfilm vielleicht. Es ist ja immer die Frage, lohnen sich die überhaupt? Die Einspielergebnisse sind jetzt okay, aber halt auch nicht sonderlich toll. Und ist die Frage, vielleicht haben sie sich jetzt auch irgendwie gesagt, machen wir vielleicht doch nicht mehr oder machen wir vielleicht später. Das werden wir abwarten müssen. Aber sonst auf jeden Fall allgemein kann man sich natürlich wieder freuen auf den neuen Film und ich bin mir sicher, dass wir in den nächsten Wochen dann auch weitere Trailer und dann auch immer den Song und das Plakat und so haben werden. Und ja, das ist halt der Film für 2025. Der wurde angekündigt und das Aoyama-Poster sieht wieder toll aus. Und da kann man sich sicherlich als Con-Fan drauf freuen oder auch wenn man Kuro mag oder auch wenn man das Nagano-Trio mag, sind ja auch Fan-Favorite-Charaktere. Gibt es bestimmt für diverse Fans wieder ordentlich was zu sehen. Ja, das auf jeden Fall. Also ich bin auch gespannt auf den Film. Ja, wenn ich da an Film 9 denke, wo Kogoro da auf dem Schiff auch ein bisschen ja, Aktivität gezeigt hat, da fand ich, wurde er gut dargestellt. Und wie es jetzt im neuen Film dann ist, mal schauen. Aber auch die drei aus Nagano, die kennen wir aus dem Manga und ja, aus der Anime-Folge auch. Ja, die Fälle waren immer irgendwie spannend und von daher bin ich gespannt, was da in Bezug auf Filmthema wird, weil die Filme sind ja generell auch meistens recht spannend gehalten. Von daher, ja, bin ich sehr gespannt, was da im nächsten Jahr, beziehungsweise dieses, dann auf uns zukommen wird. Das bin ich auch und ich gehe einfach mal ganz stark davon aus, dass es wieder eine ziemlich gute Umsetzung wird. Dann sind wir angelangt beim Manga in Japan. Da hatten wir dieses Jahr die üblichen News. Im Januar noch die spannendste, nämlich dass es neue Kaito Kid Kapitel geben wird. Die letzten hatten wir 2017 und da wurde angekündigt im April, passend zum Film, gibt es neue Kaito Kid Kapitel. Zu Film 23 hatten wir das damals nicht, aber jetzt zu Film 27. Dann Band 105 kam auch die News, der soll erscheinen im April zum Film. Es wurde ein neuer Sonderband angekündigt zu Heiji und Kazuha. Natürlich auch passend zum Film. Die Heiji und Kazuha News Selection. Dann Coververöffentlichung hatten wir und im April, dann am 10. April, erschien das alles Band 105, Heiji und Kazuha Selection. Und dann für den zweiten Release in diesem Jahr, den zweiten Release-Tag, hatten wir im August die News, dass der 9. Band von Hanzawa-san, Hanino Hanzawa-san, im Oktober erscheint und auch Band 106 erscheint im Oktober. Und es gibt eine Special Edition von Band 1, die wurde auch noch angekündigt, passend auch zum 30. Jubiläum. Und dann die Cover-Reveals und das gab es dann alles am 18. Oktober, Band 106, Hanzawa 9, Band 1 Special Edition. Die Band 1 Special Edition, die einen vierseitigen Omake-Bonuskapitel hat und Farbseiten aus dem Original-Manga. Also alles, was da im Original in Farbe war, im Magazin, wurde dann erstmals als Band veröffentlicht mit Farbe. Sicherlich auch eine coole Sache da in Japan und weiß man natürlich nicht, ob das zu uns kommt, aber naja. Inhaltlich, wir hatten 17 neue Kapitel dieses Jahr. 14 davon in Detective Conan plus 3 Magic Kaito, aber ich zähle das zusammen, weil Gosho Aoyama hat daran gearbeitet und hat das gemacht. Viele Fans, also einige Fans waren davon genervt, die gesagt haben, oh, wir kriegen schon sowieso, damit er gesund bleibt, weniger Kapitel im Jahr als früher und jetzt auch noch drei gehen drauf für Magic Kaito. Muss das denn sein und so? Und ich denke mir einfach nur so, ist mir egal. Es sind drei Kapitel von Gosho Aoyama und wenn es jetzt halt stattdessen Magic Kaito ist, ist es auch okay. Ist halt trotzdem cool. Fünf neue Fälle, vier in Conan plus ein Magic Kaito hatten wir. Der verschwundene Entführer, 1123 bis 1125 am Anfang des Jahres. Dann im April den Green Dragon in Magic Kaito, Kapitel 37 bis 39. Verdächtige Kunden im Café Poirot, 1126 bis 1128. Und dann vermutlich den Highlight-Fall für viele Leute, den Marionettenserien Mord in Osaka, Kapitel 1129 bis 1133. Das ist der Fall, da haben wir auch schon drüber gesprochen, wo es endlich das Liebesgeständnis gibt mit Heiji und Kazuha, was wir dann ja auch bald zu lesen bekommen werden, irgendwann in Bandform in Deutschland oder jetzt schon im Detective Conan Weekly. Und da hatten wir gegen Ende des Jahres nochmal drei Kapitel: die einzigartige Begegnung, den Flashback mit den Leuten von der Polizeischule und Shinji und Ran, 1134 bis 1136. Wie gesagt, 17 Kapitel. Das ist plus minus null im Vergleich zum Vorjahr. Da haben wir auch schon 17 Kapitel. Die Jahre davor waren es eher so in Richtung 20, aber da muss man schauen, wie das halt immer so liegt in den Jahren. Gosho Aoyama macht ja sehr viel. Yaiba-Anime, er macht Farbzeichnungen für die Cover und so und für die Filme macht er Sachen. Also, ja, ob wir jetzt 17 oder 19 Kapitel oder 20 haben, ist ja jetzt auch nicht so der große Unterschied. Ich bin trotzdem sehr zufrieden insgesamt mit dem Output. Natürlich Magic Kaito ist toll, dass wir da mal wieder was bekommen haben. Der Marionettenserie-Mord sicherlich für viele ein Highlight, auch wenn es da auch einige Leute gab, die gesagt haben, ist mir nicht Highlight genug für das, was da passiert, aber ich war doch zufrieden. Ja, deswegen, wenn man es auch gerade im Vorjahr, wie gesagt, gleiche Anzahl von Kapiteln vergleicht, insgesamt schönes Jahr mit einem deutlichen Highlight-Fall und habe ich mir sehr gerne alles angelesen im Detective Conan Weekly. Da könnt ihr jetzt auch noch all diese Kapitel lesen oder ihr schaut in teilweise Band 105 oder dann Band 106, wenn er dann irgendwann in Deutschland erscheint. Und ja, deswegen, wie auch davor, ein gutes Jahr für den Manga und hat mir alles sehr viel Spaß gemacht. Ja, würde ich mich anschließen, hat Aoyama ja gute Leistung gebracht. Und auch, dass Magic Kaito weitergeht, finde ich persönlich auch wichtig und richtig, weil auch das ist noch nicht abgeschlossen. Ich warte hier immer noch auf den Band, den Egmont in der Treasured Edition angekündigt hat. Mal schauen. Ja, aber ansonsten ist ja auch die Story noch nicht abgehakt und von daher finde ich es gut zu wissen, dass er daran noch weiterarbeitet, dass auch das weitergeht, weil ich möchte auch, so wie ich das Ende von Conan lesen möchte, möchte ich auch von Magic Kaito entsprechend ein Ende haben. Und deswegen, ja, freut es mich, dass da am Bleiben gearbeitet wird und auch, dass Aoyama sonst da, ja, gut zu tun hat, Spaß an seiner Arbeit hat und von daher mal schauen, was das nächste Jahr dann so bringt. Ja, ich gehe mal fast davon aus, das Ende von Magic Kaito ist schneller gezeichnet am Ende als das Finale von Conan. Jedenfalls, klar, beides wäre gleichermaßen schön, das zu erleben. Und bei Detektiv Conan bin ich auf jeden Fall sehr happy, was die Veröffentlichung in 2024 anging. Und ja, freue mich dann auch, wenn das, was 2024 in Japan rausgekommen ist, dann auch mal bei uns eventuell noch erscheint, was jetzt halt eben über die Weeklies hinausgeht. Und ansonsten, ja, harre ich einfach der Dinge. Dann sind wir beim Anime in Japan. Da hatten wir zunächst, also da haben wir erstmal zwei Synchronsprechermeldungen, die eine sehr traurig, die andere auch, aber aus anderen Gründen. Erstmal hatten wir im Juni die Nachricht, dass Toru Furuya von der Sprecherrolle des Bourbon in Detective Conan zurücktritt. Das war ja nur zur Erinnerung, dieses ganz unangenehme Ding da, dass die Klatschpresse rausgefunden hat, er hatte eine Affäre mit einem weiblichen Fan, die über 30 Jahre jünger ist als er. Er ist verheiratet und hat eine Tochter und diesen Fan, die hat er darüber kennengelernt, dass sie ein Fan ist von ihm, also dann Machtverhältnis auch schwierig. Sie wurde dann auch schwanger und er hat sie zu einer Abtreibung gedrängt und im Laufe der Beziehung auch mal die Hand gegen sie erhoben, hat sie geschlagen. Und das war dann so der Skandal und dann musste er irgendwann zurücktreten. Er ist in One Piece, hat er aufgehört, in Dragon Ball und auch eben in Detective Conan. Wurde auch schon überall ersetzt, außer in Detective Conan. Die News haben wir jetzt noch nicht, aber es kommt bald, wer da der neue Synchronsprecher ist. Das müssen wir schauen. Ja, das war eine Meldung, die macht einen eher so menschlich traurig, weil man sich so denkt, warum, du bist so ein legendärer Synchronsprecher und bist von so vielen Leuten angehimmelt und hattest so einen privilegierten und hohen Status und warum reißt du das irgendwie daran ein, dass du deine Ehefrau betrügst und dann solche Sachen mit einem Fan machst und mit einem Menschen wirklich ja teilweise also Nötigung dann zur Abtreibung und so, das ist ja teilweise vielleicht auch justiziabel oder auch nicht, weiß man nicht, ob da noch Anklage erhoben wird oder nicht, aber es ist moralisch auf jeden Fall alles sehr verwerflich und dann denkt man sich, warum machst du das so als Mensch, was soll das, ja, und hat viele Fans gerade in Japan sehr betroffen gemacht, weil ja Toru Furuya, Toru Amuro, Rei Furuya, das ist ja alles kein so Zufall und er war schon sehr mit der Rolle verbunden und Amuro ist ja ein sehr populärer Charakter in Japan. Da waren viele Fans auf jeden Fall sehr vernünftig denkende Fan, ist das auch. Und es gibt auch ein paar, die sagen, nee, er sollte trotzdem weitermachen. Den Leuten sage ich Quatsch und hört auf zu reden. Und dann gab's die legit einfach nur traurige Nachricht vom Tod von Atsuko Tanaka im August, die in Detective Conan ja Mary Sarah und Chihaya Hagiwara gesprochen hat, die leider verstorben ist, seit einem Jahr mit einer Krankheit gekämpft hatte und wo wir in 2024 hatten wir sie ja sogar noch zu hören bekommen als Chihaya und man hat da ihr nichts angemerkt, also bis zuletzt war sie da irgendwie professionell halt abgeliefert und ist dann jetzt leider dieses Jahr verstorben. Da hatten wir auch schon auch wieder einen neuen Sprecherin, weil Mary Sarah ist ja ein Charakter, der durchaus immer noch wieder auftritt. Da wurde sie jetzt umbesetzt mit Takako Honda, auch eine verdiente Sprecherin. Und wer Chihaya übernimmt, wissen wir noch nicht. Atsuko Tanaka natürlich in Japan gewesen. Unter anderem auch wegen ihrer Sprecherleistung. Also ja. Das sind zwei Verluste für den Detective Conan Anime. Einer aus, ja, unschönen. Also, ich hab's ja schon dargelegt. Also Toru Furuya hat einfach nur menschlich verkackt und Atsuko Tanaka ist leider von uns gegangen und ja, beides sehr traurige Angelegenheiten. Ja, da stimme ich dir zu. Also, die Meldung von Atsuko Tanaka, die fand ich traurig. Die von Toru Furuya fand ich schockierend. Und während ja immer Todesmeldungen halt wirklich einfach nur jemanden einfach ja wirklich traurig stimmen, muss ich sagen, habe ich bei der Meldung von Toru Furia wirklich nur mit dem Kopf geschüttelt und habe mir so gedacht, naja, wie dumm und asozial kann ein Mensch sein? Aber gut, jetzt ist er weg von der Rolle und das ist auch gut so. Und ja, ich bin dann mal gespannt, wer ihn dann zukünftig sprechen wird. Ja, da gibt's eigentlich nichts mehr groß zu sagen. Es ist ja traurig über den Todesfall. Das Andrade Lasse sehr gut dargestellt. Es ist einfach nur enttäuschend und ja, was er getan hat, kann man absolut nicht nachvollziehen, was er anderen da angetan hat und ja, warum er das, ich weiß es einfach nicht. Also wie gesagt, Lasse hat es schön ausgeführt, er hatte den Status, er war jemand und dann auf einmal von oben nach unten und eigentlich aus komischen Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann. Also das war wirklich einfach nur eine Enttäuschung, trifft die Beschreibung sehr gut. Dann im Anime hatten wir als newstechnische Meldung in Japan natürlich wieder die üblichen Opening- und Ending-News, aber tatsächlich deutlich weniger, als wir es sonst so hatten. Wir hatten nur im Juli die Meldung Ending 71 kommt, Sad Underground kommt da mit Yumi der Aimasho, Ending 71. Und dann erst wieder im Dezember hatten wir die News, dass im Januar 25 dann startet Ending 72 von Warns und Opening 59 von Rainy. Was aber bedeutet, im Jahr 2024 hatten wir null neue Openings, wirklich null, minus zwei im Vergleich zum Vorjahr. Unraveling Love ist jetzt, glaube ich, zumindest von der Jahreszahl, von den Tagen her, das längste Opening, was jemals gelaufen ist in Detective Conan. Und vielen Fans hing es auch zum Hals raus, ehrlich gesagt. Und auch bei den Endings, wir hatten ein neues Ending im Jahr 2024. Das ist auch minus zwei. Ja, also das war. Also es hat sich die letzten Jahre hat schon immer mal gewackelt, dass wir nicht so regelmäßig mal Änderungen bekommen hatten und Openings und Endings liefen auch teilweise mal ziemlich lang. Aber so viel, wie das jetzt war, das war eigentlich nochmal noch ein neues Level, dass wir jetzt fast keine Abwechslung mehr hatten bei den Openings und Endings dieses Jahr. Und ja, und selbst dann Yumi der Aimasho, das Ending da mit diesem, wo Rumi Wakasa da auf der Fußgängerbrücke steht und da laufen Leute lang und dann gibt es noch ein, zwei kleine Szenen, ist jetzt auch nicht das spannendste Ending aller Zeiten gewesen und der Song war okay, aber gerade an Unraveling Love, da hatten wir auch in den News-Podcast mehrmals gesprochen, also ich fand das Lied auch noch, ich fand es auch noch okay, aber es lief halt wirklich zu lang und das finde ich, und ich hoffe dann, wir haben jetzt das Jahr, im neuen Jahr haben wir schon mal ein Opening, immerhin, eins, toll, und ein neues Ending und vielleicht gibt es dann 2025 mehr Abwechslung, weil so wie das 2024 war, ist das auf jeden Fall ein bisschen zu wenig Abwechslung gewesen. Bei so einer Serie wie Con, wo das ja sehr regelmäßig normalerweise immer neue Lieder gab. Gerade beim Opening ist mir das, muss ich auch sagen, so ein bisschen bitter aufgestoßen. Ja, es war dann doch ein bisschen arg lange immer ein und derselbe Track. Und ich bin dankbar dafür, dass sich das jetzt im neuen Jahr dann ja ein bisschen ändert und da frischer Wind bzw. Musik in den Anime kommt. Ja, ich hoffe auch, dass wir da wieder ein bisschen mehr Openings und Endings bekommen, weil ja, so schön das bei Conan auch immer ist, wenn es zu lange läuft, dann ist es generell so, dann hat man einfach keine Lust mehr drauf und das Ending war noch so, hatte noch so ein bitteren Beigeschmack, was die Geschehnisse um Rumi Wakasa betrifft, war dann an dem ja einen Punkt, als ich dann die eine, ich weiß gar nicht, wann das war, da hatten wir dann auch einen Podcast zugemacht zu der Sache mit, das war in dem Band, den wir aktuell ja jetzt hatten da, was da in der Vergangenheit gelaufen ist da entsprechend. Das hatte mich dann nochmal so ein bisschen, nachdem ich da dann gesehen habe, oh, da steht ja Rumi und oh, da kommt Kobayashi an und Moment, wir haben doch da gerade so einen Fall besprochen gehabt. Ah, was war denn das? Das war noch so ein bisschen sehr interessant für mich persönlich. Ja, aber ansonsten fand ich es sehr schade, dass wir ja da keine Abwechslung hatten, dass die sich da nichts haben einfallen lassen. Ich denke, es gibt genug Künstler, Sänger, Bands, die da in Japan gerne für Conan was machen oder so. Und sei es, bleiben wir bei Maiko Raki, wenn sie vielleicht noch einen zweiten oder dritten Song gemacht hätte, dann hätten wir zwar sie die ganze Zeit als Interpretin gehabt, aber wir hätten zumindest auch andere Lieder halt gehört und nicht immer wieder das Gleiche und das Gleiche und das Gleiche. Und ja, das war dann irgendwann schon mal zu viel des Guten, wo man dann gesagt hat, ja, okay, das brauche ich mir jetzt eigentlich nicht anhören, kann ich getrost überspringen, weil inzwischen kenne ich da alles von. Dann hatten wir in diesem Jahr, wenn wir auf, inhaltlich auf die Episoden gucken, hatten wir Episoden 1109 bis 1147. Das sind 39 neue Episoden. Das sind 3 weniger als im Vorjahr. Wir hatten 12 Manga-Folgen, eine weniger. Wir hatten 27 Filler-Folgen, auch eine weniger. Und 9 Remaster-Episoden in diesem Jahr. Das ist eins mehr. Und die anderen beiden Episoden weniger, die es gab, meine ich, zu den Olympischen Spielen in Paris gab es 2 Samstage, wo kein Conan ausgestrahlt wurde, wegen Übertragungen zu den Olympischen Spielen. Ja, wie gesagt, 12 neue Manga-Folgen hatten wir dieses Jahr. Takagi und Date und das Versprechen im Notizbuch, Chihaya und Jugos Verkupplungsparty, Die Leiche auf der Grenze von Gunma und Nagano, Affären, Verdacht beim Dreifachen Crossover, Momiji Okas süße Falle und den Hotel-Serienbombenanschlagfall. Den hatten wir dann im Dezember. Und ja, das waren die 12 Manga-Episoden in diesem Jahr. Ja, Momiji Okas süße Falle hatte viel zu bieten. Auch ansonsten, es war, Manga-Fälle sind ja immer ganz gut. Also tatsächlich sowas wie das Takagi und Date, das Versprechen im Notizbuch, fand ich auch im Manga eher so solide und dann auch im Anime, ja, war ganz gut. Teilweise hatten wir auch die Umsetzung animationstechnisch wurde teilweise auch manchmal ein bisschen besser in den Kanon-Folgen, aber das wären so dann meine Highlights gewesen da in dem Kanon-Bereich. Ja, was das angeht, bei den Manga-Folgen gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, die sind immer gut, die gefallen mir immer und von daher gibt's da jetzt keine, wo ich mich festlege und sage, well, das ist die absolute Top-Episode gewesen. Die liegen bei mir alle nah beieinander. Ja, von daher kann ich mich da nicht festlegen. Ich hätte vielleicht auch die mit der Nagano-Episode gesagt, aber ansonsten, das hat sich alles nichts genommen. Die haben mir alle Spaß gemacht, haben alle mir gut gefallen. Von daher, das war alles gut so. Ja, das ging mir jetzt auch so. Also alle Folgen hatten so bis jetzt vielleicht auf 1-2 einteilige Filler insgesamt mal doch einen relativ guten und soliden Eindruck auf mich gemacht. Ich wäre tatsächlich auch bei Nagano vermutlich ganz vorne dabei, weil mir da insbesondere so das Ende gut gefallen hat und ich da dann insgesamt auch so die Charaktermomente doch ganz stark gefunden habe. Ja, und dann gab es natürlich wieder die Filler-Episoden. Da waren für viele Leute das Highlight bei der Umfrage der Rampo-Anwesen-Mordfall und Kon und Megure 2 Geiseln. Das waren natürlich auch 2 von den 3 Filler-Zweiteilern, die wir dieses Jahr hatten. Und wenn ich hier so die Liste durchgehe, ich habe sie jetzt hier vor mir liegen, muss ich doch ganz ehrlich sagen, wir besprechen ja immer in den News-Podcasts die Filler und gucken sie dafür und gefühlt denkt man sich immer so, boah, man hat ja jetzt das ganze Jahr irgendwie nur gemeckert, aber wenn man jetzt im Rückblick guckt, werden doch bestimmt ein paar gute Episoden dabei gewesen sein. Ach, aber es war mal wieder so, wenn ich die Liste durchgehe, so die Zweiteiler, da gab es noch die Rube Goldberg-Maschine, das war auch so okay, aber ich sehe so viele einteilige Filler, die so Panne waren. Die besorgniserregende Barrikadierung, Karate-Lehrerin Ranmuri, Klassentreffen für nur 4 Personen, oh, das gefährliche Melonenfeld, die war völlig Bananen, die Folge. Oder dann auch irgendwie der beste Ehemann, der wechselnde Geschmack im angesagten Restaurant, das Mysterium beim Frauentreffen 3, das war jetzt erst vor kurzem, der war ja abgrundtief schlecht, also Ja. Insgesamt, also für mich, wenn ich die Liste hier so durchsehe, ich sehe viele Folgen, wo ich mir denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber auch ein paar, wo ich sage, war okay. Aber wirkliche Highlights gab es da für mich nicht. Also diese Zweiteiler, ich wäre da vielleicht auch bei Con und Megure zwei Geiseln, dass der noch insgesamt am besten war. Aber auch gerade wenn, dieses Jahr haben sie auch total übertrieben mit den Fillereien. Wir haben jetzt Observation 3, Observation 4, Ayumis Tagebuch 4, der Befragungsraum 2, Mitsuhikos Notizbuch 3 und so. Diese ganzen Fillereien, das gibt mir nix. Mysterium beim Frauentreffen vor allem. Ganz, ganz furchtbar. Also ja. Mit den Filler-Folgen wieder viel Kopfschütteln, bisschen was Solides, ganz wenig Highlights. Also ja, gefühlt war 2023 vielleicht aber doch ein bisschen schlechter, wenn ich mich jetzt versuche zu erinnern, aber 2024 macht es trotzdem insgesamt nicht gut, leider, finde ich. Ja, bin ich auch da. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe auch die Liste durchgeguckt und dachte mir so, nee. Also wenn ich was Gutes finden möchte, dann bin ich bei Conan und Megore, die zwei Geiseln, weil das war noch eine Geschichte, die hat mir gefallen, auch wie Conan da dann mit den Entführern zusammengearbeitet hat und die dann ja doch nicht wirklich entführen wollten und so. Das war gut, das hat mir gefallen, aber ansonsten war da wirklich nichts bei, was ich sagen kann, boah ja, das war echt super, das hat Spaß gemacht. Und ja, es ist auch das Gegenteil, was die schlechtesten Sachen anbelangt. Also es gab diesmal nicht nur Folgen, die waren, ja, okay, Mittelfeld, 3 von 5, so, und dann gab's so eine Episode, wo man gesagt hat, boah, die kannst du voll in die Tonne kloppen, ein nie mehr wieder. Es war für mich eher dies Jahr so, ja, eigentlich haben die alle keinen Spaß gemacht, also ja, war nix irgendwie dabei, was mir gut im Gedächtnis geblieben ist. Und auch diese, ja, Füllereien, die Lasse schon angesprochen hat, Observation 4, Ayumis Tagebuch 4 und die Buchhandlung war auch mit 4 wieder dabei. Und ich hatte das Gefühl, je mehr Zahlen die hinten dran geklatscht haben, umso schlimmer wurde das Ganze. Also, nein, das war also auch nichts. Also, ja, ich weiß nicht, was die Füller so angeht. Also, ich denke mir, ja, wenn sie sie weglassen, ist vielleicht auch schade, aber auf der anderen Seite, wenn sie da so einen Blödsinn fabrizieren, ja, dann vielleicht doch eher lieber mehr Remaster oder was ganz anderes oder Pause machen. Ich weiß es nicht. Also irgendwie, es macht halt auch keinen Spaß, sich die Füllerfolgen anzugucken, wenn sie so blöd sind und einem überhaupt nicht gefallen und so. Ja, das macht irgendwie keinen Spaß. Aber ich weiß halt auch nicht, ob man. Ja, die Japaner werden wahrscheinlich nicht sagen, ja, okay, dann lassen wir sie weg oder so. Die denken sich immer irgendwas aus. Aber wenn man sie sich so ansieht und auch drüber spricht und diskutiert, dann denkt man sich so, ja. Warum habe ich das eigentlich gerade geguckt? So, also ja, da hatten wir auf jeden Fall schon bessere Jahre, wo wir ganz klar Episoden hervorgestellt haben. Und ja, dieses Jahr füllermäßig, wie gesagt, ich sage Conan und Megure, das waren zwei Folgen, die waren gut, die haben mir gefallen. Aber ansonsten kann ich keine hervorstellen und sagen, ja, die ist mir auch im Gedächtnis geblieben, weil, also das war kein schönes Jahr. Ja, gut, dem kann ich relativ wenig hinzufügen. Ich würde auch sagen, Con und Megure, zwei Geiseln. Ja, war wirklich eine ganz gute, guter Filler. Ansonsten hülle ich den Mantel des Schweigens über die Episoden aus der Feder der Anime-Produzenten. Mit so, vielleicht sollte man mal pausieren und dann hieß es ja immer, ah ja, so ein wöchentlicher Anime, der pausiert ja eigentlich sonst nicht so wirklich lange. Wir hatten ja aber dieses Jahr, wenn man auf andere Serien guckt, gibt es ja bei One Piece jetzt eine längere Pause, wo sie alte Episoden mit so ein bisschen upgedateten Visuals und ein bisschen besseren Pacing zeigen, wo sie dann Fishman Island in weniger Folgen zeigen, bis sie dann, um Abstand zum Manga zu gewinnen und um dann die neuen Folgen besser vorzubereiten. Ja, Und da ist natürlich auch die Frage, für manche Con-Fans haben sich auch die Frage gestellt, sollte das der Detective Conan Anime vielleicht auch machen? Dann mal irgendwie so 3 Monate oder 4 Monate, 5 Monate nur Filler-Folgen, oder nicht Filler-Folgen, sondern Remaster-Folgen machen, um dann quasi, muss ja nicht nur Manga-Folgen sein, könnte ja auch ein paar Filler-Folgen sein, aber dann quasi, um ein bisschen größeren Vorlauf zu haben und dann die Qualitätsmittel für Detective Conan, oder würde man da sagen, nee, das ist irgendwie Gosho Aoyamas Rhythmus, das verträgt sich damit nicht und naja, die Filler-Folgen, ob die dann wirklich mit dem Writing besser werden, weiß man jetzt auch nicht, oder produzieren sie da halt auch nur viel vor und dann mit der gleichbleibenden Qualität. Wäre das ein Mittel für Detective Conan oder eher nicht? Also, wenn ich mir das ja jetzt angucke, sage ich auf jeden Fall, ja, das ist was, weil, wie gesagt, ich bin aus so vielen Filler-Episoden mit einem schlechten Gefühl oder einem unzufriedenen Gefühl rausgegangen und habe mir gedacht, nee, sehe ich mir nie wieder an, also, oder nein, was war das jetzt gerade? Da sage ich mir dann lieber, komm, dann mach doch lieber Pause, zeig was Altes, zeig gar nichts oder so, weil. Wie gesagt, das war jetzt nicht nur das letzte Jahr, wir hatten auch das Jahr davor Episoden, wo wir gesagt haben, boah, nee, nie wieder. Also da bin ich dann in dem, wenn ich daran denke, sage ich sofort, ja, komm, mach das sehr gerne, weil die schlechten Filler-Episoden, da möchte ich meine Zeit nicht für opfern. Ich denke, es wäre eine Option, gerade weil ich merke, dass in den Wochen, in denen das heißt, es gibt eine Wiederholung oder ein Remaster und es fällt dann mal die Filler-Session, so will ich sie mal bezeichnen, aus, dann freue ich mich umso mehr darauf, wenn dann nach ein paar Wochen wieder was Neues kommt, bestenfalls auch mal eine Manga-Umsetzung. Und ja, ich glaube, in dem Fall ist weniger mehr. Tja, ja, es können ein bisschen ein positiveres Fazit für den Con-Anime ziehen und hoffentlich natürlich auch für den Yaiba-Anime und Film 28 und all die anderen Sachen, die da im nächsten Jahr noch auf uns zukommen werden. Aber für diesen Jahresrückblick sind wir erstmal am Ende angelangt und haben das Jahr 2024 unter die Lupe genommen. Ja, ich würde sagen, insgesamt für Con-Fans doch ein ziemlich tolles Jahr. 2023 mehr Highlights mit dabei, aber trotzdem, wir kriegen weiterhin die Filme im Kino. Wir haben auf ProSieben Max regelmäßig Con-Content, fast immer gibt es irgendwas mit Con zu sehen. Und auch Crunchyroll bringt weiterhin Sachen im Stream und auch die Blu-ray-Box, auch wenn wir uns wünschen, dass da noch mehr regelmäßiger kommt, haben wir ja trotzdem eine ganze Box für bekommen. Im Manga hatten wir unsere üblichen Con-Releases und noch mehr Yaiba. Am Artbook wird gearbeitet, neue Sonderbände. Oder wie gesagt, in Japan stehen schon die neuen Sachen am Start. Mit Yaiba-Anime, Film 28 und so weiter. Also denke ich, dass es da für Detective Con-Fans auch im nächsten Jahr wieder viele Highlights geben wird. Und dass man auf das Jahr 2024 insgesamt auch trotz trauriger Nachrichten wie den Todesfällen, dass man doch insgesamt sagen kann, dass das ein schönes Jahr für Con-Fans war mit einigen schönen Highlights. Ich denke auch, wir hatten 2024 ein wirklich sehr gutes Detektiv-Conan-Jahr. Egal, ob man das jetzt auf Japan bezieht oder auf Deutschland, was jetzt hier bei uns alles an Releases erschienen ist. Auch was schon an Vorankündigungen im Raum steht für eben jetzt 2025. Ja, also insgesamt hat es mir wirklich Spaß gemacht, Detektiv-Conan 2024 zu schauen, zu lesen und Detektiv Conan Fan einfach zu sein. Und ich kann wirklich sagen, 2024 hat mir Conan technisch wirklich Freude gemacht. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich habe es ja auch schon erwähnt, an welchen Stellen meine Jahreshighlights waren, was mir Freude gebracht hat und von daher rückblickend betrachtend, abgesehen von den ja, Filler-Sachen in Japan, sagen wir mal so, fand ich, war das Conan-Jahr ja von guten Sachen hauptsächlich geprägt. Die ein oder andere traurige, enttäuschende Sache gab es leider, Aber dennoch, die positiven Sachen haben ganz klar überwogen. Wie gesagt, da gerne nochmal erwähnt, die Animagic mit den beiden Sprechern. Also bleibt mir auf jeden Fall im Gedächtnis. Denke ich sehr gerne dran zurück. Und ja, mal schauen, was die Animagic im nächsten Jahr bringt. Ob es da auch wieder Content gibt. Und ja, ansonsten bin ich sehr gespannt, was das nächste Jahr bringt. Und ja, freue mich aber auch für alles, was wir in diesem Jahr erlebt haben, was wir gemacht haben. Und ja, danke auch an euch, dass ihr uns verfolgt habt, dass ihr uns auch zugehört habt das Jahr über immer. Und ja, von daher war das ein sehr schönes Jahr für mich, für uns, für euch, denke ich doch. Ja. Ja, auf jeden Fall. Der Concast kehrt zurück, auch im Jahr 2025, jetzt mit eben diesem Jahresrückblick. Und demnächst Jahr Bahn 105, kommt auch wieder ein Themenpodcast zu. Und zu all den anderen Sachen dieses Jahr, zumindest den gedruckten Releases und vielleicht auch noch zu einigen anderen Sachen, machen wir auch wieder Themenpodcasts. Also der Concast geht auch weiter dieses Jahr und wir freuen uns darüber, dass ihr uns zugehört habt bisher und hoffen, dass ihr uns auch weiterhin treu bleiben werdet. Jetzt für heute sind wir aber erstmal am Ende dieses Concasts angelangt. Ich verweise nochmal auf unsere Projektseiten im Internet, connews.org. Da findet ihr alle News rund um Detektiv Con, Gosho Oyamas, weitere Serien und so weiter. Conwiki.org könnt ihr euch informieren und auch Wissen beitragen zu diesen Serien. Das ist ein Mitmach-Wiki. Mit Fans diskutieren könnt ihr im Conforum, conforum.org oder auf unserem Discord-Server, connews.org/discord. Da findet ihr den Invite-Link. Auf Social Media sind wir vertreten. Auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube, auf Blue Sky, auf Mastodon, auf Threads. Und bald aber nicht mehr auf Twitter bzw. X. Das muss ich mir merken, dass ich das jetzt hier am Anfang rausnehme. Da könnt ihr zum Beispiel auch auf unseren Discord-Server in den entsprechenden Channels die Ankündigung und Begründung dazu lesen, dass wir uns von Twitter entfernen werden. Obwohl das eine unserer größte Plattform ist, eine große Sache. Mit Twitter, die Methoden von Twitter, das ist alles nicht mehr so, dass wir sagen, dass wir da noch weiterhin sein wollen. Deswegen machen wir jetzt den Exit von der Plattform und werden dann bald nur auf den anderen Sachen vertreten sein, die ich euch gerade genannt habe. Aber da findet ihr weiterhin alle Informationen rund um alle Sachen, die wir so posten und auch kleine Schmankerl und Erinnerungen und alles Mögliche. Also alles, was ihr auf Twitter an unserem Social Media Content auf Twitter mochtet, findet ihr weiterhin auch auf Blue Sky, Mastodon, Threads und andere Sachen eben auch auf Instagram und YouTube. Wir sind da also auf Social Media weiterhin vertreten. Folgt uns doch auch gerne auf diesen anderen Plattformen, wenn ihr bisher nur bei Twitter wart. Das würde uns wirklich sehr freuen. Und ihr seid dann auch auf einer besseren Plattform aufgehoben, die ein bisschen weniger shady ist. Zumindest ein bisschen. Mal Facebook weiß man auch nicht. Aber zumindest folgt uns in den blauen Himmel, wenn ihr nur auf Twitter bisher seid. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich bin da auch seit einiger Zeit aktiv. Das lohnt sich, den Umstieg zu machen. Unterstützen könnt ihr uns über Patreon, indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro-Boost ausstattet oder indem ihr Käufe über unsere Amazon-Affiliate-Links tätigt. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuhören, freue mich auf 2025 mit euch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dabei wart und ja, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von 2024 gehalten habt, Conan-technisch und ja, auf ein Wiedersehen in 2025. Ja, auch ich sage danke fürs Zuhören bei diesem Jahresrückblick, dass wir zusammen in Erinnerung geschwelgt haben. Wie Jens schon sagte, schreibt gerne euer Highlight in die Kommentare oder woanders, wo ihr uns gerne folgt. Das würde mich gerne mal interessieren. Und ja, ansonsten die übliche Verabschiedung. Ich wünsche euch einen guten Übergang ins neue Jahr. Diesmal gibt's das nicht, weil wir sind schon in 2025. Von daher sage ich Tschüss und wir hören uns dann in diesem Jahr hoffentlich bald wieder.